Jesus, wir geben dir die Ehre, Herr. Du bist der König der Könige, Herr. Du bist der Herr der Herren. Wir danken dir, dass du diesen Raum erfüllst mit deiner Gegenwart, Herr. Und auch überall, Herr, in den Wohnzimmern, Herr, wo Leute über Livestream zuschauen, Herr, wir danken dir, Herr, dass du den Raum erfüllst mit deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, Jesus, wir schauen auf zu dir, Herr, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass von dir ausgeht, Herr. Herr, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verständnisses, Herr, der Geist des Rates und der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn, Herr. Ja, wir danken dir, Herr, dass von dir der Geist des Propheten ausgeht, Herr. Wir danken dir, Herr, dass von dir der prophetische Geist ausgeht, Herr. Und in dem Namen Jesu Christi, Vater, setzen wir heute Abend hier deinen prophetischen Geist frei, Herr, über der gesamten Glory Life Schule, Herr. Vater, in dem Namen Jesu Christi, Herr, rufen wir hervor, Herr, ja, diese prophetischen Gaben, Herr, in unserer Mitte, Herr, ganz neu, Herr, die Gaben der Erkenntnis, Herr, die Gaben der Weisheit, Herr, die Gaben der Weissagung, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auch hier bei Glory Life, Herr, dass du wirklich diese prophetische Säule stärker und stärker hervorbringst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du die prophetische Säule aufrichtest, Herr, in unserer Mitte, Herr, wie nie zuvor, Vater. Herr, wir sagen, wir heißen dich willkommen als den Geist der Propheten, Herr. Wir heißen dich willkommen als den prophetischen Geist in unserer Mitte, Herr. Halleluja, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du auch durch diesen heutigen Abend, Herr, dass du prophetische Salbung, Herr, erwächst und freisetzt, Herr, in deinen Söhnen und in deinen Töchtern, Herr. Überall, Herr, in der ganzen Glory Life Bewegung, Herr, danke, Vater, Herr. Herr, dass du Propheten und Prophetinnen hervorrufst, Herr. Herr, dass du prophetisch Begabte hervorbringst, Herr. Und dass diese Säule des Prophetischen in unserer Mitte stärker und stärker und stärker wird, Herr. Wir sagen, Heiliger Geist, öffne nur die Augen unserer Herzen, Herr. Öffne nur die Augen unserer Herzen heute Abend, dass wir hineinschauen, Herr. Dass wir hineinschauen, Herr, in den geistlichen Raum, Herr. Dass wir hineinschauen, Herr, in die Dimensionen, Herr, des Geistes, Herr. Dass wir sehen, Herr. Ja, gib uns geöffnete Augen des Herzens heute Abend, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Gib uns geöffnete Augen des Herzens, Herr, dass wir sehen in den geistlichen Raum, Herr, dass wir wahrnehmen, Herr. Oh, gib uns deine Führung und deine Leitung auch, Herr, die zarte Stimme in unserem Innersten, Herr, die das Wollen und das Vollbringen bewirkt, Herr. Tune uns ein, Heiliger Geist. Oh, tune uns ein, Heiliger Geist. Oh, tune uns ein, Heiliger Geist. Oh, auf die prophetische Stimme. Danke, Herr. Danke, dass du uns auf Linie bringst heute Abend mit deinem Geist, Herr. Auf Linie mit deiner Stimme, Herr. Auf Linie mit dem Wahrnehmen, Herr, dessen, was du sagen möchtest, Herr. Ja, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm selbst alles, was er tut. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns liebst, Herr. dass du uns den Sinn Christi eingepflanzt hast, Herr. Und dass du uns hilfst, durch diesen Abend auch ganz neu, auch durch die Dienstgaben, die du uns gesandt hast heute Abend, ganz neu wirklich diesen prophetischen Geist in unserem eigenen Leben aufrührst, Herr, und verstärkst und hervorbringst, Herr. Im Namen Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Yes. Amen. Amen. Halleluja. Sein Geist ist hier. Seine Schafe hören seine Stimme. Lass ihn gerade mal noch mal einen Moment einfach in der Ruhe wirklich zu dir sprechen. Halte Ausschau nach seiner Stimme. Weißt du, Propheten sind nicht dafür da, um die Stimme Gottes in unserem Herzen zu ersetzen, sondern sie sind dafür da, sie hervorzubringen, zu verstärken, zu bestätigen, Richtung zu gehen. Aber du hörst seine Stimme. Er spricht gerade jetzt zu dir. Spricht gerade jetzt zu deinem Herzen. Danke, Vater. Danke, Jesus. So eine feine, zarte Salbung des Geistes hier. Ich bin sicher, er hat bereits so einige wichtige Dinge gerade jetzt schon gesagt. Dann mach es so wie Maria, wovon der es heißt, und sie behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Alles, was heute Abend Gott in dein Herz spricht, nimm es und behalte es in deinem Herzen. Sag einfach mal zu jemandem, während du an deinen Platz gehst, du bist sein Schaf und du hörst seine Stimme. Ja, du bist mehr als ein Schaf, du bist ein Sohn Gottes und du hörst seine Stimme. Halleluja. Amen. Halleluja. Reiß den Herrn. Amen. Halleluja. Weiß den Herrn. Bist du glücklich, hier zu sein heute Abend? Halleluja. Geht's euch gut in der Gegenwart Gottes? Amen. Gott ist schon so mächtig hier. Seine Gegenwart ist schon so mächtig hier. Preis den Herrn. Halleluja. Wir sind so geehrt heute Abend. Josua, kannst du mal übersetzen, auch für Sie, von Deutsch auf Englisch, auch, dass Sie verstehen, was ich sage? Okay, alles klar, okay. Ja, aber setz dich schon mal daneben, vorsichtshalber. Ja, weil wir sind wirklich sehr geehrt heute Abend hier, dass wir Prophet, Apostel Tim Casketten mit seiner Frau Susan heute Abend hier haben. Ja, er ist der, ich sag mal, der Pastor, apostolische Leiter einer großen Gemeinde in Shreveport, Louisiana und gleichzeitig eine starke prophetische Salbung, ein Prophet Gottes. Und wir sind sehr dankbar für die Verbindung im Geist zwischen unseren beiden Häusern und der prophetischen Salbung, auch die Tim trägt. Und wir haben über die Jahre schon so viel profitiert. Ja, jedes Jahr eigentlich, bisher war es so, jedes Jahr kam er zu uns hier in der Daniel-Fastenzeit. Ja. Deswegen muss er jedes Jahr mit uns chinesisch essen gehen, weil Das ist das, die einzige Art, dass wir auch noch was zu essen kriegen, was wir essen dürfen als Daniel Faster. Ja, da gibt's viel Sushi und Gemüse und so weiter. Aber es ist einfach ein Riesensegen, einfach auch in dieser Zeit einfach des Gebets und des Fastens einfach auch die wirklich diesen prophetischen Abend zu haben, den wir heute Abend wieder haben. Und ja, wir sind einfach dankbar auch, dass die beiden so viel Kraft und Zeit auch hier in Europa investieren, hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern in Europa. Und deswegen wollen wir sie mal wirklich mit einem kräftigen Herrlichkeitsapplaus hier willkommen heißen. Tim und Susan Kasketten. Halleluja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Welcome in our midst. Halleluja. We are so thankful for this German-American bridge. Halleluja. Haben wir vorher schon dafür gebetet. Preist den Herrn. Halleluja. Also, wir überlassen ihm das Mikrofon und Josa wird ihn übersetzen. Also, los geht's in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Okay, come up. Come on, it's your turn. Well, good evening. Guten Abend. It's good to be here. Es ist gut hier zu sein. And we honor Pastor Georg and Irina. We love you. Thank you so much. Und wir ehren Pastor Georg und Irina. Wir lieben euch. Let's give them a glory life. Lass uns ihnen einen Herrlichkeitsapplaus geben. Y'all are very blessed to have them. Wir sind sehr gesegnet, sie zu kennen. And, they didn't pay me to say that. Und sie haben mich nicht dafür bezahlt, dass ich das sage. I'm sorry, my computer is going crazy here. Computer dreht gerade durch. It's rebooting, just a second. But it's just such an honor to be in Germany. We love this nation. Es ist so eine Ehre, hier in Deutschland zu sein. Wir lieben diese Nation. And we love what the Lord's doing here. Und wir lieben auch, was der Herr hier tut. As we were praying earlier, I felt the apostolic call of this nation. Als wir vorhin gebetet haben, habe ich den apostolischen Ruf auf diese Nation gehört. Mit der prophetischen Berufung Amerikas sich zu verbinden. Und ich habe gesehen, wie wir so zusammengeschlossen wurden, wie so Stecker. So tonight we're connected. Also heute Abend sind wir verbunden. And we'll demonstrate what it looks like to see the apostolic and prophetic work together. Und wir werden demonstrieren, was es heißt, die apostolische, prophetische Arbeit zusammen zu bestreiten. And I bless Glory Life and what God's doing here. Und ich segne Glory Life und das, was Gott hier tut. And congratulations on your marriage. Und herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. All right. we prophesied a few years ago there'd be many marriages here. Wir haben vor ein paar Jahren prophezeit, dass hier viele Hochzeiten sein werden. So now you're the breakthrough, right? Also seid ihr der Durchbruch. And may many more come. Und da werden noch viele mehr kommen. We also pray for babies. Und wir beten auch für Babys. So if you want to be pregnant, just let me know. Also wenn du schwanger werden möchtest, dann lass es mich wissen. And we'll pray. Und dann beten wir dafür. Even for the Sarahs. Sorry? Even for the Sarahs, like Abraham and Sarah. Ach, sogar für die, die wie eine Sarah sind. Amen? Amen. Her husband's not smiling, he's not. Der Ehemann lächelt nicht. Well, I felt to come to Germany to release a prophetic word for the nation. Ich habe so gespürt, dass ich nach Deutschland gekommen bin, um ein prophetisches Wort für die Nation zu geben. And tonight, since it's a prophetic school. Und heute Abend, weil das ja eine prophetische Schule ist. I want to take this word and talk about how we apply this word. How do we activate this word? Und da möchte ich über dieses Wort sprechen, aber auch darüber, wie wir dieses Wort aktivieren. Now we were worshiping up near the Düsseldorf area last weekend. Letzte Woche waren wir in der Nähe von Düsseldorf. And so in the worship, I was taken up in the heavens and began to see the nation. Und im Lobpreis wurde ich dann in den Himmel aufgenommen und habe die Nationen gesehen. And Germany in the spirit is in a season of war, battling. Und im Geist ist Deutschland in einer Zeit des Krieges, von Kämpfen. But as we were worshiping, it began to activate the heavenly realm. Aber als wir Lobpreis gemacht haben, da hat es den himmlischen Raum aktiviert. And then I was shown these angels that were going to come from the north. Und dann habe ich diese Engel gesehen, die aus dem Norden kommen würden. I saw them from like the North Sea area coming in. Ich habe sie so wie aus dem Nordseebereich gesehen, wie sie and da reinkamen. They were ancient angels. They had not been to Germany in many hundreds of years. Und es waren so wie antike Engel, die schon Jahre, Jahrhunderte lang nicht mehr in Deutschland waren. And they kind of looked like Nordic warriors. Und die sahen aus wie so nordische Krieger. And in this vision, when I looked at them. Und als ich sie in dieser Vision gesehen habe, I knew they had never lost a battle. Da wusste ich, die haben noch nie einen Kampf verloren. They had always been victorious. Die waren immer siegreich. And the Lord said they've come to Germany for this hour to help fight the battle. Und der Herr hat gesagt, die sind nach Deutschland gekommen für diese Stunde, um diesen Kampf zu kämpfen. To partner with them. Und wir müssen uns mit denen eins machen. And in the vision, the Lord gave me Romans 8:27. Und in der Vision hat der Herr mir Römer 8:27 gegeben. That we are more than conquerors through Christ Jesus, who loves us. Dass wir mehr als Überwinder sind durch Christus. See, Jesus is the conqueror. Jesus ist der Überwinder. But we receive the benefit of his victory, and we are more than a conqueror. Und aber wir bekommen seinen Sieg, und somit sind wir mehr als Überwinder. And I give the example this way. Ich mache das Beispiel immer so. It's like a boxer, you know, a fighter. Es ist wie bei so einem Boxer. And then he fights round after round. Und er kämpft Runde für Runde für and Runde. He's bleeding. Und er blutet. 15 rounds. 15 Runden. You know, he gets up off the mat. Er steht wieder auf. And then he wins. He's a champion. Und dann gewinnt er, und er ist der Sieger. And they come and give him this big belt where he's the champion. Und dann geben sie ihm diesen Gürtel für diese Gewinner. And then they hand him a check for millions of dollars. Und dann geben sie ihm einen Scheck für Millionen Dollar. This check. Und hat er diesen Scheck. And then his wife sees him. Und dann sieht ihn seine Frau. And she runs into the ring. Und sie rennt in den Ring. And she takes the check. Und sie nimmt den Scheck. See, he was the conqueror. Also er war derjenige, der gesiegt but hat. But she was more than a conqueror. Aber sie war mehr als ein Sieger. See, Jesus won that fight. Jesus hat diesen Kampf gewonnen. And we get the benefits of his victory. Und wir bekommen das davon. And so the Lord told me this will be a season that more than conquerors receive a reward in this season. Und das wird einfach eine Zeit, wo diese mehr als Überwinder einfach ihre Belohnung empfangen werden. And you have help that has come from heaven to help you. Und du hast Hilfe vom Himmel, die gekommen ist, um euch zu helfen. So I released that word last Saturday night. Und das Wort habe ich dann letzten Samstag weitergegeben. And the worship leader the next day came and gave me a prophetic word she had received in 2019. Und dann ist der Lobpreisleiter zu mir gekommen und hat mir ein prophetisches Wort weitergegeben, das sie in 2019 empfangen hatte. From a prophetess in America named Jane Hammond. Von einer Prophetin in Amerika, die heißt Jane Hammond. And she said, read this. Und sie hat gesagt, lies dir das durch. And I started reading the prophecy. Und ich habe angefangen, diese Prophezeiung zu lesen. The prophecy was that she would work with the angels of heaven. Und da stand drin, dass sie mit den Engeln des Himmels arbeiten würde. And these angels had not been to Germany in over 500 years. Und dass diese Engel über 500 Jahre lang nicht mehr in Deutschland gewesen sind. And they would be warrior angels. Dass das Kriegerengel sind. And it's the very thing I saw. Und das ist das Ding, was ich gesehen habe. So I'm here to prophesy to you tonight. Und deswegen bin ich hier, um euch heute zu prophezeien. That God has sent angelic help. Dass Gott Engelshilfe geschickt hat. And I believe there was the dark spirits of the north. Und ich glaube, da gibt's die dunklen Geister des Nordens. Because that's where much of I felt the occult and the darkness was. Und da ist nämlich auch viel von dem Okkulten und der Dunkelheit. There's the Lord sending help to break that spirit. Aber dass der Herr auch diesen Geist bricht und die Hilfe schickt dafür. And release freedom for Germany. Und der Freiheit nach Deutschland schickt. Will you receive that tonight? Werdet ihr das empfangen heute Abend? Let's pray into that. Lass uns da hineinbeten. Father, we pray for Germany right now. Vater, wir beten für Deutschland. We thank you for the battle belongs to you. Wir danken dir, dass der Kampf dir gehört. This is your battle, Lord. Das ist dein Kampf, Herr. And we partner with you, Lord. Und wir machen uns eins mit dir. We thank you for the angels that you're sending. Wir danken dir für die Engel, die du geschickt hast. Warrior angels. Kämpferengel. To defeat the works of darkness. Um die Werke der Dunkelheit zu besiegen. We decree tonight. Wir erklären heute Abend. That Germany will be victorious. Dass Deutschland siegreich sein over wird. The powers of darkness, über die Mächte der Dunkelheit. And there will be liberty released across this land. Und da wird Freiheit freigesetzt über and dieses Lord, ganze Land. Your help will lead this to victory. Und Herr, deine Hilfe wird uns zum Sieg we declare führen. It goes from the north to the south, wir erklären, dass es vom Norden nach Süden from gehen the east wird. To the west, vom Osten in den Westen. We say Germany belongs to you. Wir sagen, Deutschland gehört dir. We decree that Germany will be saved. Wir erklären, dass Deutschland gerettet werden wird. By the power of Jesus Christ's name. Durch die Kraft von Jesu Namen. Amen. Amen. All right, look at your neighbor and say, you're going to be victorious. Schau deinen Nachbarn und sag, du wirst siegreich sein. All right. Okay. So at the beginning of at the end of December, the Lord gave me a word for 2026. Und Ende Dezember hat der Herr mir ein Wort für 2026 gegeben. And I'll just briefly share that with you tonight. Und das würde ich kurz mit euch teilen. But in this vision, the Lord told me that He was going to restore years that have been lost. Und in dieser Vision hat er mir gezeigt, dass der Herr Jahre wiederherstellen wird, die verloren gegangen waren. And I know you know the passage out of Joel chapter 2. Ihr kennt die Stelle in Joel Kapitel 2, where He says the Lord will restore lost years. Wo es heißt, dass der Herr verlorene Jahre wiederherstellen wird. But in this vision, I saw the last 3 years of everything that we lost, God wants to restore. Und in dieser Version habe ich gesagt, in den letzten 3 Jahren, alles, was wir da verloren haben, das möchte Gott wiederherstellen. And He said He was going to bring a 3-year blessing this year. Und dass er einen 3-Jahres-Segen dieses Jahr bringen wird. Okay, how many of you want some of that? Wer möchte sowas haben? Okay. How many of you has been a very difficult 3 years for you? Wer hatte 3 sehr schwierige Jahre gehabt? Yeah, I think we've all been through warfare. Ich glaube, wir sind alle durch Kämpfe gegangen. And there's many reasons why we lose territory in time. Und da gibt's viele Gründe, warum wir einfach Boden verlieren über die Zeit. Sometimes it's just demonic attacks. Manchmal sind's einfach dämonische Angriffe. Sometimes we go through physical battles. Manchmal gehen wir durch körperliche Kämpfe. You know, if I'm sick, I can't do what I'm called to do. Weißt du, wenn ich krank bin, dann kann ich nicht das tun, wofür ich berufen bin, dass ich tue. So I lose time because of that. Also verliere ich dadurch Zeit. If I sin, obviously I open the door to losing time. Wenn ich sündige, dann öffne ich natürlich auch die Tür dafür, dass ich da Zeit verliere. And of course the devil wants to take time from us. Und der Teufel möchte Zeit von uns wegnehmen. He wants to keep us so busy that we're not doing what God's called us to do. Er möchte uns so beschäftigt halten, dass wir nicht das tun, was Gott uns berufen hat zu tun. There was a prophet in America, he's gone to be with the Lord. Da ist ein Prophet in Amerika, der inzwischen zum Herrn gegangen ist. His name was Howard Pittman. Sein Name ist Howard Pittman. And you can go find him on YouTube. Ihr könnt ihn auf YouTube finden. But he died in an encounter at the hospital. He died. Er starb im Krankenhaus. And he was taken to hell. Und er wurde in die Hölle geführt. And the Lord took him there to show him the plans of the devil. Und der Herr hat ihn dahin geführt, um ihm die Pläne des Teufels zu zeigen. And he said he went in this room where the Satan has put every Christian's name on the wall. Und er hat gesagt, er ist in so einen Raum gegangen, wo Satan jeden Namen von jedem Christ an die Wand geschrieben hat. Und er schreibt da Pläne drauf, wie er diese Christen entmutigen kann. And he said, the number one plan of the devil is, und er hat gesagt, der Nummer eins Plan des Teufels ist, to cause Christians so many personal problems, they're no good for the kingdom. Dass so viele Probleme den Christen macht, dass sie dem Königreich nicht dienen können. That's a good plan, isn't it? Das ist ein guter Plan. And it makes sense. That we're fighting daily problems that we can't fight for the kingdom. Dass wir einfach tägliche Kämpfe haben, dass wir gar nicht für das Reich Gottes kämpfen können. But that's all Satan can do. Aber das ist alles, was er tun kann. Is try to discourage us. Dass er uns versucht zu entmutigen. And to cause us to be busy doing things other than the kingdom. Und uns beschäftigt hält, dass wir Dinge tun außer dem Reich Gottes. But we're more than conquerors. Aber wir sind mehr als Überwinder. And we're going to overcome our problems. Und wir werden unsere Probleme überwinden. And we're going to do what God called us to do. Und wir werden das tun, wozu Gott uns berufen hat. All right. Amen. Is there anybody? Well, first of all, think about how many years we lost when we didn't come to Jesus Christ. Denk einfach mal daran, wie viele Jahre du verloren hast in der Zeit, wo du nicht bei Jesus warst. Before we gave our life to the Lord. Bevor wir unser Leben Jesus gegeben. Those were wasted years. Das sind verlorene Jahre. Okay, anybody in here got born again after age 40? Ist jemand hier, der nachdem er 40 war, sich bekehrt hat? Anybody? After 40. Wow. Anybody after 50? Jemand, der über 50 war, als er sich bekehrt after hat. 50. Wow. Think about that. Denk darüber mal nach. 50 years of not serving Jesus. 50 Jahre, in denen du nicht Jesus gedient hast. That's a long time. Das ist eine lange Zeit. Now God has a plan for every person that comes into the earth. Gott hat einen Plan für jeden Menschen, der auf diese Welt kommt. Psalms 139 tells us that. Psalm Psalms 139. Psalm 1, Vers 39 tells sagt uns that, das. That all the All the days about our life are written in a book. Alle Tage unseres Lebens sind in einem Buch geschrieben. So let's say you didn't get born again till you're 50. Also sagen wir einfach mal, du bist bis 50 nicht von neuem geboren worden. Let's look at a timeline here. Also lass uns einfach hier mal auf den Zeitstrahl schauen. So you're born here. Also du bist da geboren worden. And you're going along 50 years. Und dann gehst du 50 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre. 50 Jahre. All those years. All diese Jahre. God had plans for you. Hatte Gott Pläne für dich. To prosper you. Um dich es dir wohlgeergehen zu lassen. To bless you. Um dich zu segnen. To use you for the kingdom. Um dich zu benutzen für sein Reich. And all those years were lost. Und all diese Jahre sind verloren gegangen. Now you can't get back time. Und du kannst die Zeit nicht zurückholen. But you can make the devil pay. Aber du kannst den Teufel dafür bezahlen lassen. For all the things that were lost. Für all die Dinge, die verloren gegangen sind. Because the Lord says he's going to restore years. Weil der Herr sagt, er wird Jahre wiederherstellen. Now, here's what the Lord showed me in the vision. Und hier ist das, was der Herr mir in dieser Vision gezeigt hat. We feel like when we miss opportunity, we cannot get back what we lost. Es fühlt sich immer so an, wenn wir Gelegenheiten verpassen, dass wir das nicht mehr zurückbekommen können. But the Lord said to me. Aber der Herr hat mir gesagt. He said, I don't lose any of the blessings. Ich verliere keinen der Segen. He said, I store them up, I keep them. Ich behalte die bei mir. And I saw like this vault in heaven. Und dann habe ich gesehen, wie so diesen Tresor im Where Himmel all these blessings, mit all diesen Segnungen. So the first 10 years, you didn't get blessed. Die ersten 10 Jahre, da hast so du keinen Segen empfangen. 10 year blessings and he put them in heaven. Also hat er diese Segnungen dort genommen und hat sie in den Himmel gesetzt. Years, die nächsten 10 Jahre. And he stored them in his storehouse. Und er hat sie alle da bei sich aufbewahrt. So he had 50 years of blessings that are in a storehouse. Also hast du da 50 Jahre an Segnungen in deinem Vorratshaus. And he says, when I restore them, und er hat gesagt, wenn ich die wiederherstelle und ich die Jahre wiederherstelle, die du verloren hast, open the vault of heaven, dann öffne ich diesen Tresor des Himmels and I release that blessing, those 50 years. Und ich setze diese alle frei, diese 50 Jahre. Und du wirst das zurückbekommen, was du in diesen 50 Jahren verloren the Lord doesn't hast. Lose anything. Der Herr verliert nichts. He paid a price for those blessings. Er hat einen Preis gezahlt für diese Segnungen. He paid a price for that inheritance. Er hat einen Preis für dieses Erbe bezahlt. And he's not going to lose it. Und er wird es nicht verlieren. Now we lose time. Wir verlieren vielleicht Zeit. But we don't lose blessing. Aber wir verlieren nicht when Segen. When he restores years. Wenn er es wiederherstellt. And the Lord told me that the last 3 years that were lost, anything lost, he wants to restore this und year. Und er hat mir gesagt, in den letzten 3 Jahren alles, was wir da verloren haben, der Herr möchte es wiederherstellen. And that's good news. Das ist eine gute Nachricht, oder? I was so excited. Ich war so begeistert. And davon. I saw a whiteboard where you write on. Und ich habe wie so eine weiße Tafel gesehen, and wo man drauf schreiben kann. And I saw all the mistakes we made for the last 3 years. Und habe ich all die Fehler gesehen, die wir in den letzten 3 Jahren so gemacht haben. And I saw the Lord just erase them all. Und dann habe ich einfach gesehen, wie der Herr sie einfach weggewischt hat. Because those were the reasons we didn't walk in the blessing. All das waren die Gründe, warum wir nicht im Segen gewandelt sind. He said, for all the mistakes you made the last 3 years, I'm going to restore. Und er hat gesagt, für all die Fehler, die du die letzten 3 Jahre gemacht haben, ich werde alles wiederherstellen. That scripture's been there forever. Und diese Schriftstelle, die ist ja schon immer da. And you say, well, Pastor, I can use that scripture anytime. Und du sagst, ja, ich kann die Schrift ja immer verwenden. And that's true. Und das stimmt. But the Lord is telling me a rhema word is especially right now for the next last 3 years. Und aber das ist jetzt ein rhema Wort und das ist insbesondere für die letzten 3 Jahre. And we have to keep fighting. I want to read 2 Timothy 4:7-8. Und ich möchte lesen aus 2. Timotheus 4:7-8. You want to do yours if you just read it out of there. And we know this passage very well. Und den Vers kennt ihr ziemlich gut. Und da heißt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jedem Tag. Nicht allein mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben. So Paul did 3 things, right? Also Paulus hat 3 Dinge getan. He said, I fought the good fight. Gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. I ran the race that was before me. Und ich bin das Rennen gelaufen, das war vor mir. And I kept the faith. und ich habe den Glauben bewahrt. Three simple things. Drei einfache Dinge. He didn't say he was perfect at it. Er hat nicht gesagt, dass er darin perfekt war. He just said he kept fighting. Er hat einfach nur gesagt, er hat weiter gekämpft. He kept running. Er hat es weitergelaufen. And he kept his faith. Und hat seinen Glauben bewahrt. And the Lord says he has a crown of righteousness laid up for him. Und der Herr sagt, dass er eine Krone der Gerechtigkeit für ihn bereit hat. And that is what we can put our hope in. Und darauf können wir unsere Hoffnung setzen. So I don't want you to be discouraged that you made mistakes in the last 3 years. Also ich möchte nicht, dass ihr entmutigt seid, weil ihr Fehler in den letzten you 3 Jahren still gemacht fighting, habt. Ihr kämpft immer noch. Still running, ihr rennt immer noch. And you kept the faith. Und ihr habt den Glauben and bewahrt. For that, God rewards. Und das wird Gott belohnen. There's nothing in that passage that says if you fought perfectly. Da steht nirgendwo drin, ja, wenn du perfekt gekämpft hast, wenn du deinen Lauf perfekt vollendet if your faith hast, was perfect, wenn dein Glaube perfekt war, he didn't say anything like that. Das hat er nicht gesagt. He said, you fought. Er hat gesagt, du hast you gekämpft, ran, du bist gelaufen and you kept the faith. Und du hast deinen Glauben bewahrt. And I want you to be encouraged tonight. Und ich möchte, dass ihr ermutigt seid heute Abend. Even in the difficulties of this past season, auch in den Schwierigkeiten der letzten if Zeit, you kept moving forward, wenn ihr weiter vorwärts gegangen God honors seid, that. Dann wird Gott das ehren. And he blesses you with that. Und er wird euch damit segnen. There's a minister in America said this. Es gibt einen Diener in Amerika, der hat das gesagt. He said, if you're going through hell, er gesagt, wenn du durch die Hölle gehst, keep walking until you walk out of hell. Dann lauf einfach weiter, bis du wieder aus der Hölle rausläufst. Amen. Amen. You just keep moving. Du gehst einfach vorwärts. And as you do that, God has rewards for you. Und während du das tust, hat Gott Belohnungen für dich. A prophet one time said he told me he said he was taken to heaven. He watched a boring prayer meeting. Und jemand hat mir mal gesagt, er wurde in den Himmel genommen und hat ein langweiliges Gebetstreffen and gesehen. And he said it pleased the Lord. Und hat gesagt, das hat den Herrn wohlgefallen. That even in a boring prayer meeting, people were praying. Dass sogar in einem langweiligen Gebetstreffen Leute trotzdem gebetet haben. That encouraged me. Das hat mich ermutigt. Because I've led many boring prayer meetings. Weil ich habe sehr viele langweilige Gebetstreffen geleitet. Amen. See, the Lord views our heart differently than way we view it. Der Herr schaut unser Herz anders an, als wir es anschauen. And he just wants us to fight. Und er möchte einfach, dass wir kämpfen. And I want to say this is also it's a personal word, but it's also a corporate word. Und ich möchte auch sagen, das ist ein persönliches Wort, aber das ist auch ein Wort für den gesamten It's a word for Germany. Es ist ein Wort für Deutschland. It's a word for Stuttgart. Es ist ein Wort für Stuttgart. It's a word for Filderstadt. Und es ist ein Wort für Filderstadt. See, because we're fighting these fights everywhere we go. Weil wir diese Kämpfe kämpfen überall, wo wir auch hingehen. And the Lord is going to measure the fight, not always the results. Und der Herr misst uns an dem Kampf und nicht immer an den Ergebnissen. Because the scripture they didn't say that Paul always won the fight. Weil in der Schrift heißt auch nicht, dass Paulus immer den Kampf gewonnen hat. It just said he fought a good fight. Es heißt immer nur, dass er einen guten Kampf See, gekämpft hat. Faith is not always about results, it's about obedience. Bei Glauben geht es nicht immer um Ergebnisse, sondern es geht um Gehorsam. And God is the one who brings the results. Und Gott ist derjenige, der die Ergebnisse bringt. But he measures the obedience. Aber er misst uns an unserem Gehorsam. Hebrews 11 tells us that. Und das steht so auch in Hebräer 11. It said, many believed but did not see the promise. Das heißt, viele haben geglaubt, aber haben die Verheißung nicht gesehen. See, my goal is to be rewarded by the Lord. Weil mein Ziel ist es, vom Herrn belohnt zu werden. That I did what I was told to do. Dass ich das getan habe, was er mir gesagt hat, dass And ich so tun soll. Right now in Germany it seems like the wicked are prospering. Und in Deutschland sieht es gerade aus, als würden die Bösen triumphieren. You know, it seems like everything they do is they're successful at. Also es sieht so aus, als würde alles, was sie tun, als würde es zu Erfolg kommen. Very discouraging. Und das ist sehr entmutigend. And so some people lose their faith. Und manche verlieren deshalb ihren Glauben. You know, they're thinking about, I need to move. Manche sagen, oh, ich muss hier weg. How many of you have ever fantasized about living in another country? Wer von euch hat schon mal drüber fantasiert, in einem anderen Land zu leben? We all have. Haben wir alle ja schon gemacht. Right now I'm looking at some islands in the Pacific. That's what also, I'm looking at. Ich schaue mir gerade ein paar Inseln im Pazifik an. Somewhere there's no internet. Irgendwo, wo es kein Internet there's gibt. There's no news. Wo es keine Nachrichten there's gibt. There's no politicians. Wo es keine Politiker gibt. That's what I'm thinking about. Da denke ich drüber nach. Coconut trees. So Kokosnusspalmen. Waterfalls. Wasserfälle. You know, but that's not kingdom. Aber das ist nicht das Reich Gottes. That's selfish. Das ist egoistisch. We're called to fight. Wir sind berufen zu kämpfen. Wir wurden geboren für diese Zeit. God put you in Germany for this hour. Gott hat dich nach Deutschland gesetzt für diese Stunde. And you can't run a race in another nation when he called you to run it here. Und du kannst kein Rennen in einer anderen Nation rennen, wenn es dich berufen hat, dass du es hier läufst. And you must run it here. Und du musst es hier laufen. If everybody leaves, wenn jeder abhaut, then who's going to fight? Dann wer wird dann kämpfen? We have to stay. Wir müssen bleiben. My city became very full of crime. Meine Stadt war sehr erfüllt mit Verbrechen. And all the people with money moved to another city. Und all die Leute mit viel Geld sind in eine andere Stadt gezogen. And then they talked about how the new city that they moved to is the Holy Spirit's place, you know, where the Holy Spirit dwells. Und dann haben sie darüber geredet, wie der neue Ort, an den sie gezogen sind, dass der Ort des Heiligen Geistes ist. And I looked at him, I said, "Yeah, but you left the fight." Dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe den Kampf verlassen. Now you say that's holy ground. Und jetzt sagt ihr, das ist heiliger Boden. I stayed in the place where the war was. Aber ich bin da geblieben, wo der Kampf Because war. God wants us to be here. Weil Gott möchte, dass wir hier sind. We have to fight for the next generation. Wir müssen kämpfen für die nächste Generation. And there's more than you living in Germany. We got future generations. Und da ist mehr für euch, die in Deutschland lebt, auch für zukünftige Generationen. We have children. Wir haben Kinder. And we have grandchildren. Und wir haben Enkelkinder. That we have to fight for. Und für die müssen wir kämpfen. And that's why we stay in the fight. Und deswegen bleiben wir im Kampf. And we need God to restore the time that we've lost. Und wir brauchen, dass Gott die Zeit, die wir verloren haben, dass er sie wiederherstellt. So if you have your Bible, open to Joel chapter 1. Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann öffnet sie bei Joel Kapitel 1. Because Paul talks about this. Weil Paulus redet davon. And he talks about what steals time. Und er redet davon, was uns die Zeit stiehlt. But he described in the fourth verse of chapter 1. Also der vierte Vers von Kapitel 1. So we'll read that. Genau. Was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen hatte, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hatte, fraß der Vertilger. So when the enemy takes away from us, it's usually little by little. Wenn der Feind von uns Dinge wegnimmt, dann ist es immer eins nach dem anderen. So Joel describes it like locusts. Und Joel beschreibt es wie so Heuschrecken. When it came and started eating, then it grew and it began to take more and more territory. Dass sie nach und nach immer mehr weggenommen haben. So the Lord spoke to me and he said, the last 3 years the locusts have been taking from us. Und er heißt, der Herr hat zu mir gesprochen und dass die letzten 3 Jahre haben die Heuschrecken von uns Maybe weggenommen. We lost finances. Vielleicht haben wir Finanzen we verloren. Lost some of our health. Wir haben vielleicht unsere Gesundheit verloren. We lost relationships. Oder wir haben Beziehungen verloren. Well, I want you to know, the Lord remembers all those things. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass der Herr all diese Dinge sich daran erinnert. I had a dream recently and the Lord spoke to me about Psalm 56. Und ich hatte kürzlich einen Traum und da hat der Herr zu mir gesprochen über Psalm 56. And David speaks in that psalm. Und in diesem Psalm spricht David. And it says that the Lord watched his wanderings, in other words when he was in the wilderness and traveling. Und da heißt es, der Herr hat geschaut, wie er quasi in der Wüste gelaufen ist. The Lord watched the difficulties that he went through. Er hat die Schwierigkeiten durch die er durchmusste. And I'm here to tell you, God has been watching over Germany. Und ich sagte, Gott hat Deutschland gesehen. He's been watching the difficulties that you're going through. Und er hat die Schwierigkeiten gesehen, durch die ihr durch musstet. He's not blind to the injustices that have been happening. Er ist nicht blind zu den Ungerechtigkeiten, die passiert He's sind. He's been watching your life. Er hat euer Leben gesehen and all that you've been through. Und alles, wodurch ihr musstet. And David says this. He said, God took his tears and kept them in a bottle. Und David schreibt dort in dem Psalm, dass Gott seine Tränen genommen hat und ihn in der Flasche behalten hat. Also Gott sammelt deine Tränen. This is very important. That means that your prayers and your crying out to God is never lost. Und das ist sehr wichtig, weil das heißt, deine Gebete und dein Weinen zu Gott, dass das nie verloren ist. In Revelation chapter 5, in Offenbarung Kapitel 5, it says he takes them and puts them in a bowl. He puts intercession into a bowl. Da heißt es, dass er die Fürbitte nimmt und dass er das in eine Schale tut. And it says all of heaven, the host of heaven, are part of that intercession. Und dann heißt es, dass der gesamte Himmel Teil dieser Fürbitte ist. But in Psalm 56, Aber in Psalm 56, he says he put his tears in a bottle, da heißt es, er hat diese Tränen in eine Flasche getan. And then he put it in a book of remembrance. Und dann hat er sie in ein Buch zur Erinnerung getan. So God writes down all the difficulties you've been through. Also Gott schreibt alle diese Schwierigkeiten, durch die du durch bist, all your prayers, all deine Gebete, er tut sie in eine Flasche. And then, und dann, he makes the enemy fall back. Dann lässt er den Feind zurückweichen. And I'm here to prophesy. Und ich bin hier, um that God is about to make the enemy of this nation. Sorry? He's about to make the enemy of this nation. Dass der Herr den Feind dieser Nation and the enemy of your life und den Feind deines about Lebens, to fall back. Er lässt ihn zurückweichen. And you're going to start taking territory. Und du wirst Gebiet einnehmen. And the areas that you lost in the last 3 years. Und die Gebiete, die du in den letzten 3 Jahren verloren hast. You're going to get back in 2026. Du wirst sie 2026 zurückerlangen. As you believe this word. Wenn du dieses Wort glaubst. Now this word is conditional. Und das Wort hängt an einer Bedingung. Because you got to add your faith to it. Weil du musst es im Glauben ergreifen. It's not just like a lottery ticket. Das ist nicht nur so ein Lotterieticket. I give it to you and you go cash it. Ich gebe es dir und du löst es ein. You gotta pay a price. Nein, du musst dafür einen Preis bezahlen. Through prayer and intercession. Durch Gebet und Fürbitte. Yeah, pastors were telling me about the marriages this year. Der Pastor hat mir erzählt von den Hochzeiten. That they remembered the prophecy we gave. Dass sie die Prophezeiung, die wir gegeben haben, they prophesied it again. They spoke it again. Und dann haben sie es nochmal ausgesprochen. So every time it looks like you're not getting back what was stolen. Also jedes Mal, wenn es nicht so aussieht, als würdest du das zurückbekommen haben, wenn was gestohlen wurde, tonight, dann erinnere dich an diese Prophezeiung heute again. Abend und sprich es erneut declare aus. Erklär es nochmal. Und das wird dein Glauben bauen. And you'll say, did you not say, Lord? Und dann wirst du sagen, hast du nicht gesagt, remind the Lord. Erinnere den Herrn of his promises. An seine Verheißungen. Not that he forgets, nicht weil er sie vergisst, we forget. Sondern wir vergessen. And it's good for us to declare those. Und deswegen ist es gut für uns, wenn wir das erklären. I remember one time the Lord gave me a word for the nations. Ich weiß noch einmal, da hat mir der Herr ein Wort für die Nation gegeben. Und ich hatte nie die Gelegenheit, das irgendwo mitzuteilen. Und es war ein starkes prophetisches Wort. But I never had opportunity. Aber ich hatte nie die Gelegenheit. So I was in a worship service at our church. Also war ich in so einem Lobpreis in unserer Gemeinde. And this angel appears to me. Und dann ist so ein Engel mir erschienen. And he says, you've not spoken that word. Und er hat gesagt, du hast dieses Wort nicht gesprochen. And I said, I know, I've not had opportunity. Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich habe die Gelegenheit nicht gehabt. And the angel said, the Lord says to re-prophesy it again. Und dann hat der Engel zu mir gesagt, der Herr sagt, du sollst es nochmal prophezeien jetzt. And I didn't understand that. Und das habe ich nicht verstanden. I said to the angel, well, it's already been prophesied. Und dann habe ich dem Engel gesagt, ja, aber es wurde doch schon prophezeit. Now how stupid I was to argue with an angel. Wie dumm war ich denn, dass ich mit dem Engel argumentiert habe? And he said, the Lord says to re-prophesy it. Und dann hat der Engel gesagt, der Herr sagt, du sollst es nochmal prophezeien. I said, yes, sir. Okay. So I got on the microphone. Also habe ich mir das Mikrofon genommen. And I shared the word. Und habe das Wort mitgeteilt. And I said, the Lord told me I would speak this to the nations. Und dann habe ich gesagt, dass der Herr mir gesagt hat, ich soll das zu den Nationen tonight, sprechen. Und so prophezei ich that opportunity will come. Dass eine Gelegenheit wird kommen. And I'll be able to speak it to the nations. Und dass ich es den Nationen mitteilen werde. So the next day, Susan and I were going on a trip. Und am nächsten Tag sind Susan und ich auf einen Ausflug gegangen. We were going through this city where a prophet lives. Wir sind in eine Stadt gegangen, wo auch ein Prophet lebt. And he has a big international ministry. Und hat ein großes internationalen Dienst. And I said, well, let's just stop and have coffee with him. Und ich habe gesagt, ja, lass einfach einen so Kaffee mit ihm trinken. So I called him. I said, hey, we're coming through your city. Why don't we stop and have coffee? Und habe ich ihn angerufen und habe gesagt, ja, wir kommen in deine Stadt. Wieso sollen wir nicht einen Kaffee trinken? So we did. We stopped and we were having coffee. Also haben wir das gemacht, haben einen Kaffee zusammen getrunken. And he says, you know what, Tim? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Tim? Tonight I'm doing my live stream. Heute Abend mache ich einen Livestream. To the nations. In die Nation. He says, why don't you come on and share tonight? Warum kommst du einfach nicht mit dazu und teilst was mit? I said, okay, that's fine. Habe ich gesagt, ja, okay. So we're getting in the studio. They're putting the microphones on us, getting all the lights. Wir gehen ins Studio und die machen mir ein Mikrofon dran, die Lichter und so. And the Lord said, this is the moment. Und dann sagt der Herr zu mir, das ist der Moment. The nations will be watching. Die Nationen werden zuschauen. Now release the word. Jetzt setzt das Wort frei. And he had thousands and thousands of people were watching that night. Und wir hatten tausende von Leuten, die damals zugeschaut haben. And the word came to pass. Und das Wort hat sich erfüllt. You see, God restored all that time that I felt I lost. Und Gott hat all diese Zeit, die ich gedacht habe, dass ich sie verloren habe, wiederhergestellt. He restored it in an instant. Und er hat es sofort wiederhergestellt. God can give everything back. Gott kann alles wieder zurückgeben. We have a lot of friends in South America. Wir haben viele Freunde in Südamerika. And we've been praying with the church in Venezuela for many years. Und wir haben mit der Gemeinde in Venezuela schon viele Jahre gebetet. For the people that pray for Venezuela. Und für die Leute, die dort beten. And for 27 years. Und 27 Jahre. They've been praying and crying that God would remove the wicked leaders from their nation. Haben sie gebetet und zu Gott gerufen, dass er die bösen Anführer aus seiner Nation entfernt. There are many pastors that are in prison. Die vielen Pastoren, die im Gefängnis waren, spoke out against the government. Weil sie gegen die Regierung gesprochen haben. And when I gave this word that God was going to restore the years, und als ich dieses Wort gegeben hat, dass Gott die Jahre wiederherstellen January, wird, diesen Januar, one of the worst leaders in the world was removed. Wurde einer der schlimmsten Anführer der Welt wurde okay? entfernt. So for 27 years, also für 27 Jahre, the church was praying. Hat die Gemeinde gebetet. God, remove the wicked leader. Herr, entferne diesen bösen Anführer. And they felt like it was wasted time. Und es hat sich angefühlt wie verschwendete But Zeit. In an instant, aber in einem Moment their joy was restored. Wurde ihre Freude wiederhergestellt. And hope was restored. Und die Hoffnung wurde wiederhergestellt. 27 years with no hope. 27 Jahre ohne Hoffnung. And all of a sudden they all have hope. Und auf einmal haben sie alle We've talked Hoffnung. To many people in South America. Wir haben mit vielen Leuten in Südamerika and gesprochen. And I ask them this question every time. Und ich frage sie jedes Mal diese Frage. Right now? Wie fühlt ihr euch They jetzt? Said, we feel hope. Wir haben gesagt, wir fühlen Hoffnung. Because it says hope when you don't have it, it makes your heart sick. Weil wenn Hoffnung, wenn du sie nicht hast, dann macht es dein Herz so krank. So the people in Venezuela are getting healed. Also werden die Leute in Venezuela, die werden geheilt. The nations around Venezuela are being healed. Die Nationen um Venezuela herum And werden the Lord geheilt. Says there's going to be a great revival in Venezuela. Und der Herr sagt, da wird eine große Erweckung sein And in the Venezuela. Lord says he's going to restore the family in Venezuela. Und dass er die Familien wiederherstellen wird in But Venezuela. It happened in an instant. Aber es ist in einem Moment passiert. It took 27 years of prayer. Aber trotzdem hat es 27 we Jahre fight des Gebets the good fight. Gebraucht. Wir kämpfen den guten we Kampf. Run the race. Wir laufen den and Lauf. We keep the faith. Und wir bewahren unseren Glauben. Even if it was not restored, und selbst wenn es nicht wiederhergestellt those wurde, saints would receive a crown of righteousness. Diese Heiligen würden eine Krone der Gerechtigkeit because empfangen. They were faithful. Weil sie treu waren. I speak to the Church of Germany. Ich spreche zur Gemeinde that has been fighting the good fight, die den guten Kampf gekämpft has kept the faith, die den Glauben bewahrt has been hat, running their race. Die den Lauf gelaufen I say the Lord will reward you, da werde ich, sage ich, der Herr and there will belohnt, be a crown for you, und da wird eine Krone für but euch sein. Also you will see manifestation in 2026. Aber ihr werdet auch die Manifestation sehen in 2026. You will see justice come to this land, ihr werdet Gerechtigkeit in and dieses you will Land see kommen a move sehen, of God, und ihr werdet eine Bewegung and God Gottes begin sehen, to deal with the things that darkness has ruled with. Und dass Gott mit den Dingen, die die Dunkelheit angestellt I declare hat, that over in Jesus wird. Name. Ich erkläre das in Jesu Namen. Okay, so in the book of Joel, im Buch Joel, he spends a lot of time after they lost everything, verbringt er viel Zeit damit, nachdem sie schon alles verloren leading haben, them in repentance. Sie zur Buße zu führen. He tells them many things about what happened, but he tells them that God's going to restore the years. Er erzählt ihnen viele Dinge, von denen die passiert sind, aber er erzählt Now, ihnen auch, remember, sagt ihnen auch, dass der Herr die Jahre wiederherstellen wird. In the first year, first chapter, he just says it's the locusts and does all these things. In dem ersten Kapitel sagt er, es sind die Heuschrecken, die all but diese let's turn Dinge to Joel tun. Chapter 2. Aber lasst uns ins zweite Kapitel gehen. In verse 25. Und in Vers 25. And this is the result of all the intercession in prayer. Und das ist das Ergebnis von all der Fürbitte und Gebet. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die die Heuschrecke, der Abfresser und der Vertilger und der Nager gefressen haben. Mein großes Herr, das ich unter euch gesandt habe. Now there's something very interesting about this verse. Es ist was sehr Interessantes an diesem Vers. How many of you have said to yourself this? I want to work harder to make up for the time that I lost. Wer von euch hat gesagt, ja, ich will jetzt noch härter arbeiten, dass ich die Zeit, die ich verloren habe, wieder einholen kann? You know, if you were lazy, vielleicht bist du ein bisschen faul. Although Germans are not like that. Nee, Deutsche ja natürlich nicht. Are they? Pastor, they are sometimes. Ooh. Manchmal right. schon. How about procrastinate? Sorry? Do you know what the word procrastinate? Immer nach hinten verschieben. Yeah, the Germans do that. Machen die Deutschen das auch? So, okay, all right. Okay, and you really so I'm going to work harder. Und vielleicht sagt er, ja, ich werde noch härter arbeiten. I'm going to pray harder. Ich werde noch mehr beten. I'm going to make up for the time that I lost. Ich werde die Zeit, die ich verloren habe, wieder einholen. But that's not what the scripture says. Aber das ist nicht, was diese Schriftstelle sagt. The scripture says, the Lord says, I will make up for the years. In der Schriftstelle heißt es, ich will das wieder einholen für euch. See, Germans work hard. Deutsche arbeiten hart. They make the best products, right? Die machen die, stellen die besten Produkte her. I pray for your products. Ich bete für eure Produkte. I pray for Porsches. Ich bete für einen Porsche. I pray for Mercedes. Ich bete für Mercedes. I'm just blessing Germany. Ich segne einfach nur Deutschland. Amen. All right. You understand? But I cannot make up time that I lost. Aber ich kann nicht Zeit wieder einholen, die ich verloren habe. It's the Lord's job. Das ist die Arbeit des Herrn. I make my heart right. Ich bringe mein Herz in Ordnung. And he restores the years. Und er stellt die Jahre wieder her. I cry out to God. Ich rufe zu Gott. And he restores the years. Und er stellt die Jahre wieder her. And I believe that's what God's doing here right now. Und ich glaube, das ist das, was Gott jetzt tut. That he's going to give back what was lost. Dass er das zurückgeben wird, was verloren and wurde. And he will do it. Und er wird es tun. The scripture says in the New Testament that mercy triumphs over judgment. Im Neuen Testament heißt es, dass Gnade über Verurteilung triumphiert. We all deserve judgment for our sin. Wir alle verdienen Verurteilung für unsere Sünden. But when Jesus died and was resurrected, aber als Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, he put a new law into the kingdom. Hat er ein neues Gesetz ins Königreich gebracht. The law of mercy. Und das ist das Gesetz der Gnade. And because of that, it always wins over judgment. Und deswegen gewinnt das immer über Verurteilung. As strong as judgment is, so stark die Verurteilung auch sein mag, like for a lost person if they don't come to Christ, wie für eine verlorene Person, wenn sie nicht zu Jesus kommt, is that they will be damned to hell. Ist die Verurteilung, dass sie in die Hölle verdammt werden. There's nothing can change that. Nichts kann das verändern. That's a strong law. Das ist ein starkes Gesetz. Well, the Lord Jesus comes, he dies. Aber Jesus kommt, er stirbt. He's resurrected. Er steht wieder auf von den Toten. And the law of mercy comes. Und das Gesetz der Gnade kommt. And it's as strong as the law of judgment. Und es ist so stark wie das Gesetz der Verurteilung. So when you get born again, also wenn du von neuem and geboren you give bist, your life to Christ, und du gibst dein Leben Christus, it's strong and it promises you eternal life in Christ Jesus. Dann ist es stark und es verheißt dir ewiges Leben in and Christus. Nothing can change it. Und nichts kann das ändern. That's why it triumphs over judgment. Und deswegen triumphiert es über Verurteilung. Thank you, Lord. Danke, Herr. That's an amazing gift the Lord gave us, right? Das ist ein wunderbares Geschenk, das der Herr uns gegeben now, hat. Sometimes when we make all these mistakes, we feel shame and regret over our lives. Manchmal, wenn wir all diese Fehler machen, dann fühlen wir Scham oder Reue über unser Leben. So let's look at the last 3 years. Also lass uns die letzten 3 Jahre anschauen. And if you have shame and regret, we're going to break that tonight. Und wenn du Scham oder Reue hast, dann werden because wir das heute brechen. Because that's not what God calls you to walk in. Weil das ist nicht das, wofür Gott dich berufen hat. So I want you to read the next 2 verses. Also ich möchte, dass du die nächsten 2 Verse lest. Of Joel chapter 2. Von Joel Kapitel 2. Verse 26 and 27. Das sind Verse 26 und 27. Da heißt es, und ihr werdet essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes preisen, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. Und ihr werdet wissen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nimmermehr beschämt werden. So shame is not your portion. Also Scham ist nicht deine Portion. God's goodness is your portion. Gottes Güte ist deine Portion. And if you live under shame, und wenn du in Scham lebst, you're not going to see the years restored. Dann wirst du nicht sehen, wie die Jahre wiederhergestellt werden. Weil du wirst in der Vergangenheit leben. And you're not going to move to the future. Und du wirst dich nicht in die Zukunft bewegen. You're going to think all the things I've done wrong is why I'm not being prosperous. Du denkst vielleicht, all die Dinge, die ich falsch getan habe, sind der Grund, warum ich nicht erfolgreich bin. When I receive that gift of mercy, aber wenn ich diese Gabe der Gnade empfange, as Paul put it, I put those things behind me. Dann ist es, wie Paulus sagt, dann stellst du diese Dinge and hinter I press dich. Forward to the mark of the high calling of Christ Jesus. Und ich gehe vorwärts zu der Berufung Jesu. And I move to the future. Und ich bewege mich in die Zukunft. God has a great future for all of us. Gott hat eine großartige Zukunft für and alle von uns. And if I walk in shame, I can't have my future. Und wenn ich in Scham gehe, dann kann ich meine Zukunft nicht haben. So I break the spirit of shame. Also breche ich den Geist der Scham. I break that off of everybody here tonight. Ich breche das von jedem hier heute Abend. I break it off this nation. Ich breche es von dieser Nation. For its past mistakes. Für die vergangenen Fehler. We decree tonight. Wir erklären heute Abend. On the 22nd day. Am 22. Tag. That it's a new day for Germany. Das ist ein neuer Tag für Deutschland. It's a new day for every saint that's in this nation. Es ist ein neuer Tag für jeden Heiligen in dieser Nation. And I want to say this. Und ich möchte das sagen. We look better in the future. Wir werden in der Zukunft besser aussehen. Than we look right now. Als wir jetzt aussehen. We are more powerful in the future. Wir sind stärker in der Zukunft. Because Christ is in us. Weil Christus ist in uns. Which is the hope of glory. Und das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. God has glory waiting for us. Gott hat Herrlichkeit, die auf uns wartet. And all we have to do is show up. Und alles, was wir tun müssen, ist keep moving hingehen. Forward. Wir müssen weitergehen. Okay. So I'm on my timeline again. Also ich bin hier wieder auf meinem Zeitstrahl. I'm walking along. Now I'm here right und, now on the 22nd. Jetzt bin ich hier gerade am 22. Susan had a dream last night with the number 22. Susan hatte gestern den Traum mit der Zahl 22. And I think it's Isaiah 22:22. Und ich glaube, es ist Jesaja 22. The doors that God opens, no man will shut. Die Türen, die Gott öffnet, kann keiner schließen. And I'm here to tell you, in 2026, God's opening new doors. Und ich nehme 2026 Gott neue Türen. Now God's got glory and blessing waiting for us. Und Gott hat Herrlichkeit und Segnungen, die auf uns warten. In 2027, he's got it here. In 2027, 2028, he's got it here. In 2028, but the problem is, I have to move. Aber das Problem ist, ich muss mich bewegen. I can't stay here. Ich kann nicht hier bleiben. In the shame of my past mistakes. In der Schande meiner alten Fehler. I have to move forward. Ich muss vorwärts gehen. Now it's waiting on me. Da wartet es auf mich. It's like God is over here. Es ist wie wenn Gott hier wäre. Come on. Sagt, komm schon. I'm waiting for you. Ich warte für auf dich. Just get here. Komm einfach her. And when you get there, und wenn du herkommst, you have a suddenly. Plötzlich. You think, wow, out of nowhere, God bless me. Plötzlich sagst du, oh, Gott hat mich gesegnet. And God says, no, it's not out of nowhere. Und Gott sagt, nee, nicht aus dem Nichts heraus. It was your prayers. Es waren deine Gebete. It was your repentance. Es war deine Buße. It's all the things you did to get here. Es sind all die Dinge, die du getan hast, um hierher zu kommen. Und jetzt, wo du hier bist, reward. Dann, sorry? You reap a reward here. Dann bekommst du deine Belohnung. Ezekiel talked about the day of Pentecost. Ezekiel hat von dem Tag von Pfingsten geredet. Remember, he said he'll take a heart of stone and make it flesh. Wo es heißt, du nimmst den härtesten Stein and und machst ihn zu Fleisch. And the Spirit will cause you to keep the ways of God. Und der Geist wird dazu führen, dass du die Wege that Gottes was an heißt. Allusion to the outpouring of the Holy Spirit. Das war ein Vorschatten für das Ausgießen so des now, Geistes. So now, in 2000 years ago, also vor 2000 Jahren, all of a sudden they experienced a suddenly. Haben wir dieses plötzlich auf einmal okay. erlebt. Now here's the last part of this word. Und jetzt kommt der letzte Teil dieses Wortes. Was in the book of Leviticus, im dritten Buch Mose, he told the farmers to farm the fields for 6 years, but the seventh year give it rest. Da hat Gott den Bauern gesagt, dass sie das Land sechs Jahre bewirtschaften sollen und es am siebten Jahr ruhen lassen sollen. You give a Sabbath rest to the land. Dass sie eine Sabbatruhe dem Land geben sollen. And this is what he told the people of Israel. Und das hat den Menschen in Israel gesagt. He said, if you'll obey me, wenn ihr mir gehorchen in werdet, that sixth year, in diesem sechsten Jahr, he said, I'm going to give you a crop enough for 3 years. Werde ich euch genug Getreide geben für 3 Jahre. And the Lord told me that. Und der Herr hat mir das gesagt. He said, for 2026, if my people will enter into the rest of the Lord, wenn mein Volk in die Ruhe des Herrn eintreten wird, you'll have a threefold harvest this year in 2026. Dann werdet ihr eine dreifache Ernte haben in 2026. How important that was to them. Denken wir mal drüber nach, wie wichtig because das war. He gave für them enough food in their that sixth year. Er hat ihnen genug Essen gegeben in diesem sechsten Jahr. And then he gave them enough food for the year that they would not have food. Und dann hat ihnen genug noch gegeben für das Jahr, wo sie kein Essen haben. And for the next würde, year when they were planting. Und für das nächste Jahr, wenn they sie wieder anbauen würden, dann würden sie auch keins haben. And he provided food for them in the third year. Und hat noch fürs dritte Jahr ihnen Essen bereitet. All by resting. Alles durch Ruhe. God is calling you to enter the rest of the Lord. Gott ruft dich, dass du in die Ruhe des Herrn eintrittst. He told me I'm restoring 3 years. Er hat mir gesagt, ich werde 3 Jahre wiederherstellen. And I'm going to give you 3 years blessing for the next 3 years. Und ich werde dir 3 Jahre Segen für die nächsten 3 Jahre geben. But I'm going to pour it out in 1 year if you'll receive it. Aber ich werde es in einem Jahr ausgießen, wenn du es empfängst. How many of you want a 3 year blessing? Wer möchte ein 3 Jahre Segen? I know this is a great word. Ich weiß, das ist ein großartiges Wort. But it has Wort. A requirement. Aber es hat eine Voraussetzung. And I want to talk to you and we'll close with this part. Und damit möchte ich schließen. In the first chapter of Joel, im ersten Kapitel Joel, he tells the people of Israel, da sagt er dem Volk Israel, to talk to all their generations, their children, the children's children. Dass sie unter den Generationen alle miteinander reden sollen. That's in the first three verses. Das sind ersten drei Versen. And what he's doing, he's trying to speak to them about their generational blessing. Er möchte damit mit dass sie zu ihrem Generationssegen sprechen. Because it's good to sit and talk with your family about what God's called your family to do. Weil es ist gut, wenn du mit deiner Familie zusammensetzt und darüber sprichst, was Gott dich berufen hat zu tun. And he was also trying to talk to them about what they've lost in the last three generations. Und er möchte auch mit ihnen darüber reden, was sie in den letzten drei Generationen verloren haben. He wants them to recognize what the locusts have stolen. Und er möchte, dass sie feststellen, was die Heuschrecken ihnen gestohlen haben. So here's your assignment. Und hier ist dein Auftrag. I want you to think this next week. Ich möchte, dass write a list, get it out, and what you feel like you've lost for the last three years. Schreib einfach eine Liste von dem, was du denkst, dass du in den letzten drei Jahren Maybe verloren hast. You've been sick, you've lost time, you lost energy. Vielleicht warst du krank, du hast Zeit verloren, du hast Energie Maybe verloren. You lost a job, you lost finances. Vielleicht hast du einen Job verloren, du hast Finanzen verloren. You know, even if you made mistakes, you lost relationships, you lost it. Write it all down. Oder wenn du Fehler gemacht hast, du hast Beziehungen verloren. Talk Schreib es alles talk, auf. Talk to your family about anything your family's lost. Rede mit deiner Familie über alles, was deine Familie verloren hat. And then number two, what you want to do? Und das Zweite, was du tust, is you want to come to God with a broken and contrite heart. Du möchtest zu Gott kommen mit einem gebrochenen Herzen. And just be broken before God about what has been lost. Und sei einfach zerbrochen vor Gott, was verloren wurde. So Lord, I miss my blessing because of my mistakes. Ja, ich habe meinen Segen verloren wegen diesen Lord, Fehlern. I lost time because of what the enemy did. Ich habe Zeit verloren wegen dem, was der Feind getan hat. And that's found in Joel 1:8-13. Und das findest du in Joel 1:8-13. And it tells us to cry out to the Lord. Und da sagt es uns, dass wir zum Herrn rufen sollen. And there are times we even do it publicly. Und da gibt es Zeiten, wo wir das sogar öffentlich machen sollen. Especially for our nation and for our cities and for our churches. Insbesondere für unsere Nation und unsere Stadt und unsere Gemeinde. We did that tonight, at intercession tonight. Und das haben wir heute Abend getan in der Fürbitte. And you cry out to the Lord. Und du rufst zum Herrn. And you say, Lord, I want back what the enemy has stolen. Und du sagst, Herr, ich möchte zurück, was der Feind gestohlen hat. And remember, the Lord takes those tears. Und erinnert ihr euch, denn der Herr nimmt diese Tränen. And he puts them in a bottle. Und er tut sie in so eine Flasche. He's remembering this cry. Er erinnert diesen Schrei. And then in the second chapter. Und im zweiten Kapitel, he says, "Return to the Lord with all your heart." Heißt es, kehr um zum Herrn mit all eurem Herzen. With fasting and weeping and mourning before the Lord. Mit Fasten und Weinen und Trauern vor dem Herrn. He said, "You're supposed to break your heart, not just tear your clothes." Also es muss dein Herz zerbrechen, nicht nur deine Klamotten. And what that means is, he doesn't want an outward cry, he wants an inward cry. Und was das bedeutet, er möchte, dass nicht nur was Äußeres ist, Look, sondern dass es von Herzen we kommt. We see this cross up here. Also wir sehen das Kreuz da oben. He died for Germany. Er ist gestorben für Deutschland. He died for Stuttgart. Er ist gestorben für Stuttgart. He paid a great price. Er hat einen großen Preis gezahlt. And when it's not walking in what God said it's supposed to walk in, und wenn es nicht in dem wandelt, was Gott sagt, dass es drin wandeln soll, we must cry out to God. Dann müssen wir zum Herrn rufen. We keep prophesying to ourselves, America will be saved. Wir prophezeien zu uns selbst immer wieder, Amerika wird errettet Even werden. When it doesn't look like that. Selbst wenn es nicht so aussieht. One of my sons, he fell away from the Lord when he was a teenager. Einer meiner Söhne, der ist vom Glauben abgefallen, als ein Teenager war. He was serving the realm of darkness. Und er war in der Dunkelheit einfach unterwegs. And I had a dream. Und ich hatte einen Traum. And in my dream, the Lord showed me that he would walk in the same anointing I walk in. Und in dem Traum habe ich gesehen, dass er in derselben Salbung wandeln würde, in der ich wandle. And that he would work with me in ministry. Und dass er mit mir im Dienst sein würde. Now, so I have a word from the Lord. Also jetzt habe ich ein Wort des Herrn. So I'm crying out to God what he said, not what I said, what he said. Und dann rufe ich zum Herrn über das, was er gesagt hat, nicht das, was ich gesagt habe. Then I look at my son. Und dann habe ich meinen Sohn angeschaut. And he was doing stupid things. Und er hat echt dumme Sachen gemacht. Acting foolish. Hat einfach dumm gehandelt. And still serving darkness. Und der Dunkelheit gedient. So I had a choice. Also hatte ich eine Entscheidung. Am I going to believe what I'm seeing in his life? Glaube ich dem, was ich in seinem Leben sehe? Or am I going to believe the word of the Lord? Oder glaube ich dem Wort des Herrn? So I kept crying out to God. Also habe ich weiter zu Gott gerufen. I would pray, me and Susan would pray. Susan und ich würden beten. We lose sleep at night. Wir haben nachts nicht geschlafen. Praying that God would turn his heart. Gebetet, dass Gott sein Herz umkehren würde. And for würde. Months and months he kept serving darkness. Und monatelang hat er die Dunkelheit gedient. And I just kept prophesying. Und ich habe einfach prophezeit. I said, this is what you said, Lord. Und ich habe gesagt, das hast du gesagt, Herr. Und ich habe es ausgerufen. Und eines Tages God shifted his heart. Hat Gott sein Herz umgedreht. And he came back to the Lord. Und er ist zurück zum Herrn gekommen. And got on fire for the Lord. Und war, hat gebrannt für ihn. I mean, within like 2 months, innerhalb von 2 Monaten. He started preaching against people that were in sin that he was doing. Hat er gepredigt gegen Leute, die in der Sünde waren, die er auch getan hat. I said, son. Dann habe ich gesagt, Sohn, you were just there 2 months ago. Du warst da vor 2 Monaten auch But noch. You know what? That's biblical. Aber wisst ihr, das ist biblisch. In the book of Acts. In der Apostelgeschichte. Peter denies Christ 3 times. Verleugnet Petrus Jesus 3 Mal. And in Acts chapter 2. Und in Apostelgeschichte 2. He preaches a sermon. Predigt er, ja. And he rebukes all of Israel and the Romans for rejecting Christ. Und da weist er all ganz Israel zurecht, dass sie Christus abgelehnt haben. See, when haben. You get the shame removed. Also wenn du die Schande wegnimmst. You're not afraid to preach the truth. Dann hast du keine Angst mehr davor, because die Wahrheit that's zu not teilen. My portion. Weil das ist nicht meine See, God restored Peter's time. Gott hat Petrus seine Zeit wiederhergestellt. Those days that he felt he could have lost. Diese Tage, die er verloren hätte. Was all over at Pentecost. Und das war alles vorbei an Pfingsten. And he got restored time. Und Gott hat die Zeit wiederhergestellt. And he got all the blessings he missed when he was rejecting Christ. Und er hat all die Segnungen bekommen, die er nicht bekommen hat, als er ihn verleugnet hat, die hat er zurückbekommen, als Some er ihm gehorcht just hat. Need to straighten up. Manche müssen einfach so sich wieder aufrichten. Look at your neighbor and say it's time for you to get your act together. Schau mal zu deinem Nachbarn und sag, es wird Zeit, dass du dich zusammenreißt. All right. That just helped many marriages in this room. Das hat jetzt vielen Ehen in diesem Raum geholfen. Amen. Okay. Look, we return to the Lord not because we fast and pray. Also wir kehren um zum Herrn nicht, weil wir fasten und beten. According to verse 13 of chapter 2. Sondern nach Vers 13 von Kapitel 2. It's because he's gracious and he's compassionate. Sondern weil er gnädig und weil er He's slow to anger. Er ist langsam zur Wut. And he abounds in mercy. Und er ist überreich an Gnade. He doesn't desire evil for us. Er möchte nichts Böses für uns. He doesn't desire that we fail. Er möchte nicht, dass wir versagen. You know, I struggle sometimes in the world when we celebrate an evil person dying. Mir fällt es manchmal schwer in der Welt, wenn wir eine böse Person, die stirbt, wenn wir das feiern. You know, the Lord doesn't rejoice at that. Dem Herrn macht das keine Freude. He wants everybody to come to salvation. Er möchte, dass jeder zur Erlösung kommt. Let's be careful when we rejoice that way. Also sei vorsichtig, wenn wir uns da Let's freuen. Rejoice that evil was taken out. Lass uns daran freuen, dass das Böse not, weggenommen not wurde. Somebody lost their life. Aber nicht daran, dass jemand sein Leben verloren hat. And in the 16th verse of chapter 2. Und im 16. Vers von Kapitel 2. We do this. We ask for the bridegroom to come to his bride. Da bitten wir den Bräutigam zu seiner Braut zu kommen. I'm giving you tools on how to make this word come to pass. Und ich gebe euch hier Werkzeuge, wie ihr dieses Wort in Erfüllung gehen lassen. Because if we don't do this, we won't see the reward of 2026. Aber wenn wir das nicht tun, dann werden wir die Belohnung von 2026 nicht sehen. And one of the last things he said, rejoice and be glad in our Lord. Und eines der letzten Dinge, die er sagt, ist, freut euch und seid froh im Herrn. Even in the hard times. Sogar in den harten Zeiten. Just what I was doing with my son when he wasn't serving the Lord. Und das habe ich auch getan mit meinem Sohn, als er nicht dem Herrn gedient hat. Now, my son now is in the ministry. Mein Sohn ist jetzt im Dienst. His office is right next to mine. Sein Büro ist direkt neben meinem. And God is raising him up to fulfill that dream that the Lord gave me. Und der Herr stattet ihn aus, dass er den Traum, den ich über ihn hatte, Because I believe the word of the Lord. Weil ich glaube dem Wort des Herrn. And not what I was seeing in the natural. Und nicht dem, was ich im Natürlichen gesehen habe. We've got to believe what God's going to do in Germany this year. Wir müssen dem glauben, was Gott in Deutschland dieses Jahr tun möchte. We can't look at what happens in Berlin. Wir können nicht auf das schauen, was Gott in Berlin passiert. We got to look at what happens in the kingdom. Sondern wir müssen schauen, was im Reich Gottes passiert. Das ist, wo unsere Augen sein sollten. Lass uns sein wie Jehoshaphat. Lord, we don't know what to do. Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen. But our eyes are upon you. Aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Place your faith. Setzt euren Glauben in the word of the Lord. In das Wort des Herrn. Now, I'm giving you one for 2026. Und ich gebe euch jetzt eins für 2026. But some of you have words for your own life. Aber manche von euch haben Worte für euer eigenes don't Leben. Don't forget them. und vergesst diese Remind nicht. God of them. Erinnert Gott daran. You know, I prophesied to thousands of people. Ich habe zu tausenden Leuten prophezeit. And a lot of times when I travel, und oft wenn ich reise, people walk up to me. Kommen Leute zu They go, mir. I want you to know, I have that prophecy you gave me. Dann sagen sie, ich möchte, dass du weißt, ich habe noch diese Prophezeiung, die du für mich hattest. Ich habe sie hier auf meinem Telefon. And I say this to them. Und dann sage ich ihnen das. Get it off the phone. Nimm's aus dem Telefon and raus. Get it into reality. Und bring's in die Realität. Participate with the prophetic. Nimm Teil an dem Prophetischen. Don't expect it to just happen. Erwarte nicht, dass es einfach like so passiert. Lord, you hear it. Wieso ja, wie sie sagen, ja, hör, du hörst es. Make it happen. Mach, dass es passiert. And the Lord says, I'm waiting on you. Und der Herr sagt, ich warte eigentlich auf to dich. To walk with that word. Dass du mit diesem Wort gehst. I was in Ukraine one time and I prophesied to this gentleman. Ich war mal in der Ukraine und habe über diesen Mann prophezeit. I saw that he wrote children's books. Ich habe gesehen, dass er Kinderbücher geschrieben hat. I said, you're going to write children's books. Ich habe gesagt, du wirst Kinderbücher and schreiben. You'll publish them and they'll be for the kingdom. Und du wirst sie veröffentlichen und sie werden fürs Reich Gottes sein. You know, I prophesy and I leave. I don't think about it anymore. Ich habe es prophezeit und ich bin gegangen. Ich habe nicht mehr drüber nachgedacht. So I came back 6 months later. Also bin ich 6 Monate später zurückgekommen. And he walks up to me and goes, "Do you remember me?" Und er kommt zu mir und sagt, erinnerst du dich an mich? And I said, "I think I do, yeah." Ich glaube ja. He goes, he said, "I have my books." Hier habe ich meine Bücher. He said, "These are the children's books." Das sind die Kinderbücher. And they're already published. Und die sind schon veröffentlicht. He said, "You can get them on Amazon." Du kannst sie auf Amazon besorgen. I was like, "Wow." Und ich habe gesagt, "Wow." He took the word. Er hat das Wort genommen. He didn't sit in his room. Er hat sich nicht in seinen Raum gesetzt. God, produce a book. Hat gesagt, Gott, stell ein Buch her. He had to get in front of his computer. Er musste vor seinen Computer gehen. He had to say, "Lord, give me the words." Und er musste sagen, Herr, gib mir die Worte. And start typing. You participate with und, the prophetic. Musste anfangen zu tippen. Du musst einfach mit dem mitgehen. So this word over Germany. Also dieses Wort über Deutschland. Requires participation. Braucht deine Teilnahme. It's not just going to happen. Es wird nicht einfach so passieren. So don't stone the prophet. Also steinige nicht den Propheten. If it doesn't happen in your life. Wenn es nicht in deinem Leben passiert. This is a funny story in Germany once. Das ist eine lustige Geschichte. Ich war in Deutschland. I was helping take up an offering at a ministry. Ich habe eine Sammlung eingenommen. And so the Lord said, "Tell your testimony about how you started tithing when you were young." Und dann hat der Herr mir gesagt, ja, erzähl einfach das Zeugnis davon, wie du den Zehnten gegeben hast, so I told the story. Also habe ich die and I erzählt. Challenged everybody there to start tithing if they weren't tithing. Und dann habe ich gesagt, ja, hatte ich jeden herausgefordert, dass er den Zehnten geben soll, wenn er es nicht schon macht. So about a month later, I'm back home in America. Also einen Monat später, da war ich schon zurück and in Amerika. This German gentleman that was in the meeting wrote me an email. Und dann hat mir dieser deutsche Mann, der in dem in Treffen damals war, mir eine Mail geschrieben. He said, "You gave that word about tithing." Er hat gesagt, du hast das Wort über den Zehnten gegeben. I said, yes. Ich habe gesagt, ja. He said, "Well, I tried it for 2 weeks and it doesn't work." Ich habe gesagt, er hat gesagt, ja, ich habe es 2 Wochen lang probiert, aber es funktioniert nicht. So you got to give it time. Also du musst dem ganzen Zeit lassen. We have 12 months. Wir haben 12 Monate. To see this word come to pass. Um zu sehen, wie dieses Wort sich erfüllt. Don't get upset in February. Also werd im Februar nicht wütend. Because if it looks like the enemy's still winning. Wenn's immer noch so aussieht, als würde der Feind gewinnen. The Lord is seeing that. Der hat es gesehen. He's putting your prayers in a bottle. Er hat deine Gebete in die Flasche getan. And he will push back your enemy. Und er wird deinen Feind zurückdrängen. The psalmist in Psalm 73. Der Psalm sagt in Psalm 73. He said, "Had he kept his eyes on the wicked, wer seine Augen aufs Böse setzt, he would have slipped and fallen." Oder wenn er seine Augen aufs Böse gesetzt hätte, dann wäre er gestolpert und he gefallen. Said, "But he went into the holy sanctuary, went in the presence of God." Aber er ist in die Gegenwart Gottes gegangen. And God gave him a vision of the wicked falling. Und Gott hat ihm eine Vision gegeben, wie das Böse fällt. When you're looking at the wicked that seem to be prospering, wenn du schaust, wie das Böse zu triumphieren scheint, get in the presence of God. Dann geh in die Gegenwart Gottes. And begin to see it the way God sees it. Und dann fang an, es zu sehen, wie Gott es sieht. Because the wicked will fall. Weil das Böse wird fallen. It's a law. Das ist ein Gesetz. They cannot succeed. Die können nicht erfolgreich because sein. Because God is not going to let wickedness surpass greatness of His purpose. Weil Gott nicht das Böse die Größe seiner Berufung überwinden lassen wird. So we used to sing this song. Keep your eyes upon Jesus. Wir singen immer dieses Lied. Halte deine Augen auf Jesus. We keep our eyes upon Him and not on what the wicked are doing. Und wir halten unsere Augen auf ihn und nicht auf das, was If die Bösen tun. If we focus on that, we will fall. Wenn wir darauf fokussieren, dann würden wir fallen. But we are not those people. Aber wir sind nicht von solchen. It's a new day. Es ist ein neuer Tag. I decree over Germany. Ich erkläre über Deutschland. 2026 will be one of the greatest years yet. Wird eines der großartigsten Jahre sein. I decree that the armies of God are coming. Ich erkläre, dass die Armeen Gottes kommen, dass sie mit der Dunkelheit dieser Nation umgehen werden. Und wir sehen den Leib Christi triumphieren wie nie zuvor. For the Lord has said, I've sent my help, weil der Herr hat gesagt, ich werde meine Hilfe schicken. And now I'm putting new strength within my body. Und jetzt setze ich neue Stärke in meinen Körper. My mein body Leib. Will see the chariots of heaven. Mein Leib wird die Streitwagen des and Himmels sehen. Fire from heaven will be your portion. Und Feuer vom Himmel wird deine Portion the sein. Same fire that Elijah experienced, dasselbe Feuer, das Elia erfahren hat, to remove the wicked, um das Böse zu God entfernen. Says, you'll see the same fire come in this land. Und Gott sagt, du wirst dasselbe Feuer in diesem Land sehen. To remove the spirits that have drawn again, have come against the body. Um die Geister zu entfernen, die gegen den Körper gekommen sind. We decree this is a new year. Wir erklären das in diesem neuen Jahr. And it's a new beginning. Es ist ein neues Jahr und es ist ein neuer Anfang. And what God has started, he will complete. Und was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. And I just speak life over everybody here tonight. Und ich setze Leben frei über jedem heute and Abend. Hope for the future. Und eine Hoffnung für die Zukunft. For glory life. Für Glory Life. I saw this cloud just come in the room. Ich habe so eine Wolke gesehen, wie sie in den Raum gekommen ist gerade. And it's like on an aircraft carrier. Und das ist wie auf so einem Flugzeugträger. And it slants upward. Und es geht so nach oben. And the Lord said, "Glory Life will go on an upward surge this year." Und Glory Life wird auf so einem Aufwärtstrieb sein. And this will be a year of the apostolic growing in this house. Und es wird ein Jahr des apostolischen Wachstums in diesem Haus it will sein. Be a year of salvations, es wird ein Jahr von Erlösungen sein. And with equipping and training, und von Zurüstung und Training. But also many will be sent out this year. Aber auch viele werden ausgesandt dieses be sent out over this whole region. Und die werden in dieser ganzen Region ausgesandt. That doesn't mean you're going to move. Das heißt nicht, dass du but it just means you're going to be sent out from this place. Aber es heißt, dass du aus diesem Ort ausgesandt werden wirst. I just saw these arrows just going. Arrows like arrows from a bow and arrow. Yeah, you know? Ich habe einfach gesehen diese Pfeile, wie sie ausgegangen sind. So this is an archery center. Also das ist wie so eine. God is sending his arrows out. Gott schießt seine Pfeile von hier raus. And they will hit their target. Und sie werden ihr Ziel treffen. This cloud of glory. Und diese Wolke der Herrlichkeit. Will shoot you out. Wir schießen euch hinaus. Even when it doesn't look like you have a long runway. Auch wenn es nicht so aussieht, als würdet ihr eine große Reichweite so haben. So God is going to elevate you quickly. Ach, auch wenn es nicht so aussieht, als hättet ihr eine lange Startbahn. So the Lord will get you elevated quickly. Wird Gott euch schnell erheben. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. You know, when a plane comes off an aircraft carrier, wenn ein Flugzeug kommt bei so einem Flugzeugträger, they only have a few seconds to get up, otherwise they go in the water. Die haben nur ein paar Sekunden, um abzuheben, sonst fliegen sie ins Wasser. So God is, I saw it slanted like that, and it was made out of a glory cloud. Also ich sah das Aufsteigen so, so wie aus dieser Herrlichkeitswolke. Also reite auf diese Herrlichkeitswolke. Sie verkaufen hier, glaube ich, ein paar Bücher über die Herrlichkeit. You might try that. Okay. Okay. All right. Do you want to say anything before I move into ministry? Willst du noch was sagen, bevor ich weitergehe? Do you want to say anything? You get anything? Okay. Okay. So we'll do some personal prophetic. Also wir machen ein paar persönliche prophetische Worte. And so if you need to leave, feel free to leave. Also wenn du schon gehen musst, dann fühl dich frei. I mean, nobody ever does. But das passiert nie. But I'm not offended if you have to go. Aber ich nehme jetzt keinen Anstoß, wenn du schon gehen musst. People walk out of my meetings all the time. Leute verlassen meine Treffen immer ich. Okay. There's a lady right there on the end. You're blonde. Yes, you're right there. Eine Dame. What's your name? Was ist dein Name? Katja. Okay. Y'all recording this, right? Yeah, it's recorded. Okay. I saw you going through many roads that take many turns. Ich habe dich durch so eine kurvenreiche Straße gehen sehen. It's been a very difficult season. There's not been any straight roads. Es war eine sehr schwere Zeit. Es gab keinen geraden Weg. And you've had to move around a lot of obstacles and things that have been in your way. Und du musstest um viele Hindernisse, die in deinem Weg waren, herumgehen. You know, it's like you're on the Autobahn, but you got to get off because they have construction. Das ist wie wenn du auf der Autobahn bist, aber du musst runterfahren, weil da einfach Baustellen sind. So you know everything's slowing down. Alles wird einfach langsamer. The Lord said, "I'm gonna put you back on the Autobahn." Aber Gott sagt, ich werde dich zurück auf die Autobahn setzen. And you're gonna make up that time. Und du wirst diese Zeit wieder einholen. The trials of life have taken from you. Die Herausforderungen des Lebens von dir genommen haben. The enemy targeted you and targeted your family. Der Feind hat dich hat es auf dich abgesehen und auf deine Familie. There have been many trials that came against you. Und da sind viele Herausforderungen auf dich zugekommen. And just tried to shut you down and make you have no hope. Und haben versucht, dich runterzudrücken und dir die Hoffnung zu nehmen. But the Lord said the enemy is going to pay. Aber der Herr sagt, der Feind wird dafür bezahlen. Für das, was gegen dich kommt. It's going to be a season of restoration. Und es wird eine Zeit der Wiederherstellung kommen. And he's going to restore many things. Und er wird viele Dinge wiederherstellen. Matter of fact, he's going to restore things that they're going to be better than they were originally. Und er wird Dinge so wiederherstellen, dass sie besser sein werden, als sie ursprünglich waren. And so anything that's been stolen, God said it's coming back. Der Herr sagt, alles, was gestohlen wurde, es kommt wieder zurück. But it's coming back with greater power. Aber es kommt mit stärkerer Kraft zurück. And so this is your season. Also das ist deine Zeit. I saw him take your heart. Ich habe ihn gesehen, wie er dein Herz genommen hat und hat es sowieso zusammengedrückt und hat da wieder Leben hineingepresst. Manchmal in so Notsituationen wird der Chirurg das Herz aufschneiden und rausziehen und es so zusammendrücken, um es wieder zum Laufen zu bringen. Und Gott macht das mit deinem Herzen jetzt. Und du wirst deine Freude zurückbekommen. Du wirst die Fülle der Freude sehen. So, just say goodbye to the dark season. Sag tschüss zur alten Zeit. And say hello to the season of light. Und sag hallo, also sag tschüss zur dunklen Zeit und sag hallo zur neuen hellen Zeit. Okay, that's a good word. Das ist ein gutes Wort. All right. Okay. So you got dark hair right there. You got gray and yes, you're right there. No, right there. Yes. Du im Grauen, ja. No, next one over. There you go. Yes, her. Yes. Yeah. What's your name? Wie heißt du? Tamara. Just for the recording, you need to say it. Tamara. Ja. Thank you. Good job. You're a good soldier. Du bist eine gute Soldatin. And you just take. Step after step, you've been moving forward. Und du hast Schritt für Schritt genommen und bist vorwärts gegangen. You still have some questions. Where am I going? What's going to happen? Du hast immer noch ein paar Fragen. Wo gehe ich hin? Was passiert? And you're really seeking the Lord for direction. Und du suchst den Herrn nach einer Richtung. But the Lord said, just keep walking like you're walking. Und der Herr sagt einfach, geh einfach weiter, wie du schon gehst. Because God doesn't want to tell you too much. Weil Gott möchte dir noch nicht zu viel verraten. Because you overthink. Weil du die Dinge tendierst zu überdenken. Your brain thinks a lot. Du denkst viel. Like you're processing. I gotta do this. I gotta do this. Du denkst, I gotta do this. Ich muss das machen und das machen und das machen. You have an administrative gift. Du hast eine Verwaltergabe. Which is good. Und das ist gut. But it gets you in trouble sometimes. Aber das kann ich auch manchmal in Probleme bringen. This is gonna be a season of faith. Und das wird eine Zeit des Glaubens sein. You're gonna walk by faith and not by sight. Du wirst im Glauben gehen und nicht bei dem Schauen. So God's gonna stretch you in this next season. Und Gott wird dich in der nächsten Zeit herausfordern. He's gonna ask you to do some things that you don't feel comfortable with. Er wird dich fragen, Dinge zu tun, wo du dich nicht bequem fühlst, sie zu tun. But listen, he has great reward ready for you. Aber er hat eine große Belohnung, die auf dich and wartet. And your faith is gonna go to the next level. Und ein Glaube wird er aufs nächste Level gehen. And there's gonna be a great outpouring in your life. Und er wird eine große Ausgießung in deinem Leben sein. Because God needs your voice in the earth. Weil Gott braucht deine Stimme in dieser Erde. There's this whole thing about you equipping others to do the work of the ministry. Das ist, dass du andere ausrüstest, das Wort des Dienstes zu tun, den Dienst zu tun. Just training and equipping others. Trainieren und andere ausrüsten. But it comes through relationship. Aber es kommt durch die Beziehung. Just sitting and talking with them. Mit ihnen zu sitzen und mit ihnen and zu reden. And so this is a major year for you. Und das ist ein großes Jahr für dich. As God moves you into a new season of your life. Und Gott bringt dich in eine neue Zeit in deinem Leben. And so get ready. Also mach dich bereit. It's going to be a year of faith. Es ist ein Jahr des Glaubens. It's not going to make sense at times. Und manchmal wird es keinen Sinn ergeben. But just trust the Lord. Aber vertrau einfach dem Herrn. As you move forward, okay? Während du vorwärts gehst, okay? I know a lot of people don't like that word. They wouldn't want that word, but that's a good word. Viele Leute mögen glaube ich so ein Wort nicht, aber das ist eigentlich ein gutes Wort. Yeah, because it'll remind you when you're going through a hard time. Weil es wird, wenn du durch eine harte Zeit gehst, wirst du dich dran erinnern. You said this was going to happen. Du hast gesagt, es wird passieren. And you remind yourself of that. Okay. All right. So this is your husband. Das ist dein Ehemann. All right. Do y'all like each other now? Mögt ihr euch? Okay. Good. That's good. What's your first name? Wie heißt du? Fabian. Sounds like a model or something, you know. Klingt wie ein Model. Fabio, you know. No. I have a friend named Fabian. That's good. You don't have to translate. This is what I saw for you. Das habe ich für dich gesehen. You're made for war. Du bist geschaffen für den Krieg. And you're a deep thinker. You know, du denkst tief. You're looking at all the different parts of something. You're like an engineer, you know. Du bist wie ein Ingenieur. Du schaust dir all die Teile an. You're thinking how this fits here and that fits there. Du schaust dir, wie passt das zu dem und das. And God says He's going to give you prophetic insight this year. Und der Herr sagt, er wird dir prophetische Einblicke geben dieses Jahr. He's going to show you how to put it all together. Und wird dir zeigen, wie du es alles zusammensetzen kannst. So I'm telling you, you're going to have dreams and visions like you've never had them before. Und du wirst Träume und Visionen haben wie noch nie zuvor. So I pray for anointing to sleep. Und ich bete für die Salbung zu schlafen, so that you can have dreams, dass du die Träume haben kannst. But also that you'd have an anointing to have visions while you're awake. Aber dass du auch die Salbung haben wirst für Visionen, während du wach bist. I saw this little office or somewhere you sit and you study or read the Bible. Ich habe dich in so einem Büro gesehen, wo du einfach sitzt und die Bibel studierst. Lord says that place is going to become like a throne room. Und der Herr sagt, dieser Ort wird wie so ein Thronraum für dich sein. So as you sit in that place, have an expectancy. Also wenn du in diesem Ort sitzt und Erwartung hast, that God's going to visit you at that place. Dass Gott dich an diesem Ort you may have to lock the besucht. Door. Vielleicht musst du die Tür zuschließen, keep her out, um sie you know? Ein bisschen rauszuhalten. But it's a place for you and the Lord to be alone. Aber es ist ein Ort für dich und den Herrn zusammen and da zu sein. In that place you're going to get strategies. Und an diesem Ort wirst du Strategien bekommen. You're going to have strategies for the body of Christ. Du wirst Strategien bekommen für den Leib also Christi. Also for your family. Und auch für deine Familie. But there's something about when y'all two got married, y'all's ministry exploded inside. Aber es ist auch etwas, als ihr verheiratet wurde, hat sich euer Dienst einfach explodiert. Und ihr werdet stärker zusammen sein, als ihr je war, als ihr getrennt wart. Major multiplication this year. Also viel Multiplikation dieses Jahr. This will be a year of harvest for you. Und das wird ein Jahr der Ernte für euch sein. And you're going to do some things that you've done in the past and didn't get rewarded for. You're going to get a reward for it in this season. Und ihr werdet Dinge tun, die ihr in der Vergangenheit auch schon getan, wo keine Belohnung für da war, aber jetzt wird die Belohnung. So it's not like you're going to do anything new. Aber es wird nichts Neues sein, was ihr tut. Just keep doing what you've been doing. Sondern ihr werdet einfach weiter tun, was ihr getan habt. Now this is also a season for you to get greater understanding. Und es ist auch eine Zeit für dich, größere, tieferes Verständnis zu erlangen. These people are different. Weil diese Leute sind anders. Did you notice that? Hast du das schon gemerkt? They're different, right? But you needed that. Aber du brauchst das. You're bringing a portion here. Du bringst eine Portion hierher. And they're adding to you. Und die fügen etwas hinzu. But you're also bringing a portion to add to this house. Aber du bringst auch etwas, was du in dieses Haus mitbringst. And it's going to be an expansion year for you. Und das wird ein Jahr der Expansion für dich. You feel safe with what you know. Du fühlst dich sicher mit dem, was du weißt. But soon you're going to feel safe in what you don't know. Aber bald wirst du dich sicher in dem fühlen, was du nicht weißt. Because you're going to trust, he's going to tell you what to do. Weil du vertrauen wirst, dass er dir sagen wird, was Because du tun sollst. You like to hold it in your hand. Du magst es, dass du die Dinge in deiner Hand But the hältst. Lord said, no, we're just going to go. Aber der Herr sagt, nee, wir gehen jetzt einfach. We have this term in America, we say it. Wir haben diesen Ausdruck in Amerika, we're just going to jump off a cliff. Wir sagen, wir springen einfach von der Klippe. And then we're going to build wings on the way down. Und wir bauen uns die Flügel auf dem Weg nach unten. That's an anointing in this house. Und das ist eine Salbung in diesem Haus. Right? If we need a healing, wenn wir Heilung brauchen, we just go for it. Dann gehen wir einfach. And we'll figure it out as we go. Und wir finden es raus, während That's wir gehen. Why God's brought you here. Und deswegen hat Gott dich hierher to gebracht. Learn to build as you go. Um zu lernen, zu bauen, während du gehst. So you're in for a major change of your life. Also du bist für eine große Veränderung. Now you married very well. Und du hast gut geheiratet. Okay. Yeah. In America we say we married up. In Amerika sagen wir, man hat nach oben geheiratet. Yeah. Unga. Okay, you unga. All right, there you go. Also, Father, I bless this man. Vater, ich segne ihn. I release a new prophetic mantle. Ich setze einen neuen prophetischen Mantel frei. Let him experience the supernatural. Lass ihn das Übernatürliche erleben. Like he's never experienced it before. Wie er es noch nie zuvor erlebt hat. People are going to be jealous of you. Leute werden neidisch auf dich sein. Because they've been trying to do this for a long time. Weil sie das schon lange versucht haben zu tun. And you're going to get it in a short time. Und du wirst es in Kürze bekommen. Too bad for them. zu schlecht für sie, but good for you. Aber gut für dich. All right, Father, I just speak that right now. Und Vater, das spreche ich jetzt. Acceleration of time. Beschleunigung in der Zeit. To catch up in an era he's lost. Dass er aufholt, was er verloren hat. Jesus name. In Jesu Namen. You know, in that parable, the talents, Jesus pays those who come first or late the same. In dem Gleichnis mit den Talenten heißt, da zahlt er denen, die zu spät kommen, das Gleiche. Amen. Yeah. That's good. All right. That's good. That's good. Amen. Amen. All right. For this young man right here, you're on the worship team, right? Amen. Yeah, from the what's your name? Wie heißt du? Melino. Melino? Melino. Is that, that's not German. Ist das nicht Deutsch, oder? Italian. Italian. You're not. Do you, you don't, you want to be? Willst du, no, willst no, du Italienisch sein? No. Maybe God will send you. You like pizza, right? Okay. Du magst Pizza, okay. Okay. This is where, this is going to be a season where God gives you the foundations you need. Das wird eine Zeit sein, wo Gott dir das Fundament geben wird, das du brauchst. To build something higher in your life. Um etwas Größeres in deinem Leben zu bauen. So you, this is a year the Lord says, go deep with your foundations. Und der Herr sagt, geh tief in deinem Fundament. Study the word. Studier das Wort. Get equipped, get trained. Get aus, werde ausgerüstet. The Lord said, if you'll devote the next 2 years to your foundations. Der Herr sagt, wenn du die nächsten 2 Jahre für dein Fundament verwendest, you'll catapult 5 years ahead after those 2 years. Dann wirst du wie 5 Jahre nach vorne katapultiert nach diesen 2 Jahren. It's a time to go down. Also es ist eine Zeit nach unten zu gehen. Because God wants to take you up. Weil Gott dich nach oben ziehen will. Scripture says we humble ourselves in His sight. Die Bibel sagt, dass wir ihn demütigen vor and ihm. Then he lifts us up. Uns demütigen vor ihm. So God is preparing you for the future. Und Gott bereitet dich für die Zukunft vor. So be patient. Also sei geduldig. Don't get impatient. Werd nicht ungeduldig. Just keep doing what God told you to do. Tu einfach weiter, was you Gott dir sagt, stay dass du around tun sollst. Sound teaching. Bleib um gute Lehre. There's something in your bloodline. Da ist etwas in deiner Blutlinie. Tries to draw your family away from a sound foundation. Dass deine Familie von einem guten Fundament wegziehen will. But you're going to break that. Aber du wirst das brechen. And you're not only gonna, it's not only for your life, but you're going to break something for your entire family. Und du wirst das nicht nur für dein Leben brechen, sondern für deine ganze and Familie. And they're going to look at you and say, if he did it, we can do it. Und die werden dich anschauen und sagen, wenn er es getan hat, dann and können so wir das auch. And so you're going to see a harvest in your family. Also sehe ich eine Ernte in deiner Familie. By what God does in your life. Bei dem durch das, was Gott in dir so tun have wird. An expectancy for a harvest there. Also habt eine Erwartung für die Ernte da. Both those that are older than you, für die älter als du sind, and those that are younger than und auch die jünger als you. You're like a flagpole in the middle. Du bist wie so ein Standard. Eine Standard in God's der Mitte. God's going to use you in a special way. Und Gott wird dich in eine wunderbare Weise there's, benutzen. There's a natural thing in you for the supernatural. Und da ist so ein natürliches Streben fürs Supernatürliche in dir. Even from a little boy, you've always hungered for the supernatural. Also schon als kleiner Junge hast du dich nach dem Übernatürlichen gesehnt. And that is going to be your portion. Und das wird deine Portion sein. But it has to be grounded well. Aber es muss gut gegründet sein. Because God wants to take all limits off the gift in your life. Weil Gott möchte all die Grenzen von der Gabe in deinem Leben nehmen. So that when you do pray for the sick, they're totally healed. Dass wenn du für die Kranken betest, sie komplett geheilt sind. When you cast out a demon, they all leave. Wenn du die Dämonen austreibst, dann verlässt so the supernatural is your portion. Also das Übernatürliche ist deine Portion. Only be good as your foundations. Aber das wird nur so gut sein wie dein Fundament. So go for it. Also geh dafür. And watch God do this amazing work in your und life. Sieh, wie Gott dieses wunderbare Werk okay. in deinem Leben this tut. This can be a good work. That's, das ist ein amen. Gutes Wort. That's a good word. That's a good word. Amen. We give glory to God for that. Okay. There was a lady. Yeah. Okay. Yeah. What's your name? Wie heißt du? Nia. Nia. Yeah. That's good enough. Das ist gut. That'll work. I saw you like on the outside of a window, looking through the window. Ich sah dich wie draußen von einem Fenster und wie du durchs Fenster geschaut hast. So it feels like you feel you've been on the outside looking in. Also du hast dich gefühlt wie wenn du draußen stehst und reinschaust. And it's almost like there's a barrier there. You can't get through. Und das ist wie so eine Grenze oder eine Hürde und du kommst the nicht Lord durch. Said, this year I'm going to shatter that glass. Und der Herr sagt, dieses Jahr werde ich dieses Glas zerschlagen. And you're going to walk through that season. Und du wirst durch diese Zeit hindurchgehen. And you're going to understand why God put you here for this hour. Und du wirst verstehen, warum Gott dich in dieser Zeit hierher geschickt hat. Because I saw you crying out to God. Und ich habe gesehen, wie du zu Gott gerufen why, hast. Why, Lord? Und gesagt hast, warum? Why is this happening? Warum passiert das? Why am I going through this? Warum gehe ich dadurch? I don't understand. Ich verstehe das Those nicht. Those have been words out of your mouth. Das sind Worte, die du gesagt hast. And God's not upset with that. Und Gott hat damit kein He Problem. Loves you seeking the answers. Er liebt, dass du die nach den Antworten so suchst. This is going to be a year of answers. Also das wird dein Jahr der Antworten God's going sein. To start answering those questions. Gott wird diese Fragen beantworten. And when you embrace the truth, und wenn du die Wahrheit ergreifst, that truth is going to set you free. Dann wird dich diese Wahrheit freisetzen. And you're going to walk in such freedom that you're going to help others be set free. Und du wirst in so einer Freiheit wandeln, dass du anderen helfen, dabei wirst frei zu werden. Because God's going to help you find the people that are like you. Weil Gott wird dir helfen, die Leute zu finden, die wie du sind. Who don't understand their purpose. Die ihre Bestimmung don't nicht verstehen. Understand why they're here. Die nicht wissen, warum sie hier And sind. You're going to be a light to them. Und du wirst ein Licht And für you're sie sein. Speak into their lives. Und du wirst in ihre Leben okay. sprechen. You're what we call a seer, S-E-E-R. You know, I want to also, say seer. Seher benennen. Is that right? Seher. Ja. I said it right. Okay. So you see in the spirit realm. Also du siehst im Raum des Geistes. Your whole family has a gift for that. Und deine ganze Familie hat eine Gabe dafür. And I saw many of your families in the past looked into the dark realm. Und ich habe gesehen, dass viele in deiner Vergangenheit, in deiner Familie, in der Vergangenheit in die Dunkelheit geschaut haben. I saw ancestral worship. Und ich sah irgendwie so Okkulten, Ahnenverehrung. Yeah, and all types of things like that. Und alles, was es da so gibt. And the Lord said, "That's not your portion." Und der Herr sagt, das ist nicht deine Portion. You're going to actually see in the spirit. Du wirst im Geist sehen. And begin to break things off your bloodline. Und du wirst Dinge aus deiner Blutlinie brechen. But you're really going to help intercessors. Aber du wirst wirklich Fürbittern helfen. Because you'll come in a prayer meeting and you'll be able to share what you're seeing. Weil du wirst im Gebetstreffen kommen und du wirst teilen können, was du and siehst. And that will help the intercession in those meetings. Und das wird der Fürbitte in diesen and Treffen helfen. That's very important for intercession. Das ist sehr wichtig für Fürbitte. Because you are a prayer warrior. Weil du bist ein Gebetskämpfer. And you were called to be that. Und du wurdest berufen, it's like das you zu sein. Have more joy praying than anything else. Du hast mehr Freude daran zu beten als an irgendwas sonst. Yeah, it's not that you want any platform or anything. You just love to pray. Es geht dir nicht um irgendeine Plattform, sondern du liebst es einfach zu beten. And you're gonna be with a company of people that pray like you. Und du wirst in einer Gemeinschaft von Leuten sein, die so beten werden wie du. And listen, you're gonna move heaven to earth. Und ihr werdet den Himmel auf die Erde bringen. Now this is very important. Und das ist sehr wichtig. Because God has you as a strategic person at this hour. Weil Gott hat dich als eine strategische Person in dieser so, Lord, Stunde. I just release another level of intercession. Also ich setze ein anderes, eine neue Ebene von Fürbitte frei. I speak over this gift. Ich setze diese Gabe frei. And I say, awaken it. Und ich sage, aktiviere sie. I break off all discouragement. Ich breche alle Entmutigung. And I say, she's going through. Und ich sag, sie geht durch. She no longer is going to be on the outside. Sie wird nicht mehr draußen stehen. But she will be on the inside. Sondern sie wird drin sein. Walking in what you have for her. Und in dem wandeln, was du Lord, für sie I hast. Lord, I decree that in Jesus' name. Ja, ich erkläre das in Jesu Namen. Amen. Okay. Amen. Woo. That's good. All right. All right. Our sister right here. What's your name? Die Schwester. Daria. I saw all these nations' flags inside of you. Ich sah die Flaggen von allen Nationen in dir. Like all those flags up there, I saw them all inside of you. Also all diese Flaggen, ich habe sie in dir gesehen. Because the Lord said you have a Psalm 2 anointing. Weil der Herr hat gesagt, du hast eine Psalm 2 Salbung. Which is the inheritance of the nations. Das ist das Erbe der Nationen. You have this passion to see Jesus receive his inheritance. Du hast diese Leidenschaft, dass Jesus sein Erbe empfängt. So you like you don't really you identify with your nation, but you have a heart for all nations. Okay. Du identifizierst dich mit deiner Nation, aber du hast auch ein Herz für and alle your, Nationen. Your heart is to see all nations celebrate and serve the Lord. Und dein Herz ist es, alle Nationen zu sehen, wie sie den Herrn feiern und anbeten. Your prayers for the nations is moving things in the spirit. Und dein Gebet für die Nation bewegt Dinge im Geist. And God brought you to Germany for this hour. Und Gott hat dich nach Deutschland gebracht für diese Zeit. To bring a prayer that's not in the land. um ein Gebet zu bringen, das in diesem Land nicht existiert. So God needed to add you to this peace. Also musste er dich hier hinzufügen. So like you've been inserted into this nation, du wurdest eingefügt in diese Nation, to bring a sound that wasn't here. Da, um einen Klang zu bringen, der hier noch nicht ist. And to awaken an apostolic anointing in this nation. Und um eine apostolische Salbung in dieser Nation freizusetzen. And the Lord said he's going to redeem many things that you pray for. Und der Herr sagt, er wird viele Dinge erlösen, für die du gebetet hast. But also you're going to raise up a company of people that know how to pray for the nations. Aber er wird auch eine Gemeinschaft von Leuten freisetzen, die wissen, wie man betet. Yeah, just your passport's going to get full. Dein Reisepass wird sich füllen. And I just kept saying, Lord, get ready. I'm going to send you to even more nations. Der Herr sagt so, mach dich bereit, du wirst noch mehr Nationen geschickt werden. Because I've called you to take this message everywhere you go. Weil ich habe dich berufen, diese Botschaft überhin zu bringen, wo du bist. And just encourage the body of Christ. Und ich ermutige den Leib Christi. So we shoot you out tonight. Also wir schicken dich raus heute Nacht. Into the purpose of God. In den Zwecken Gottes. Amen. Amen. All right, does that make sense? Macht das Sinn? Okay, that's a good word. That's a good word. Das war ein gutes Wort. All right, I'm from Louisiana. Ich bin aus Louisiana. And we have a lot of saxophone players. Wir haben viele Saxophonspieler. Yeah, we do, don't we? New Orleans, right? Yeah. Yeah, wir haben das. So I'm gonna release a New Orleans and anointing on you. So. New Orleans, it's a city in Louisiana. Ach so, New Orleans, yeah. Yeah, he knows it. Ach, die ist New Orleans Album, ja. Yeah. That you will have a sound that you've not heard before. Du hast einen Klang, der noch nicht gehört wurde. And you're going to release wind of the Spirit that's not been here before. Und du wirst einen Wind des Geistes freisetzen, der hier noch nicht war. And it's going to come from the depths of heaven. Und es kommt aus den Tiefen des Himmels. See, you love. I see you sitting by yourself playing all the time. Und ich sehe, wie du alleine da sitzt und immer spielst. You played in some bad places in the past. Und du hast an schlimmen Orten in der Vergangenheit gespielt. And the Lord said, "This is a good place." Und der Herr sagt, das ist ein guter Ort. It's the right place for you right now. Es ist der richtige Ort für dich jetzt. Not that those people were bad. Nicht, dass die Menschen dort schlecht waren. It just wasn't the place you were meant to be. Aber es war einfach nicht der Ort, an dem du bestimmt warst. And so this is a season for you. Und das ist jetzt eine Zeit für dich, to release a sound that has not been released for. Um einen Klang freizusetzen, der noch nicht freigesetzt wurde. It's not just about the sax. Und das ist, da geht es nicht nur um Saxophon, sondern es geht um das, was there's in dir ist. A sound. Da ist ein Klang. You like weird people. Du magst komische Leute. You know, the people that nobody else really thinks about. Die Leute, über die sonst keiner nachdenkt. And you see the creativity in people. Und du siehst die Kreativität in Menschen. And God has called you to pull out creativity. Und Gott hat dich berufen, Kreativität herauszurufen. Und da ist eine Salbung auf dir, andere zu ermutigen. Und zu sagen, hey, ich sehe das in dir. Du kannst das tun. So it's like a coach in a sport, wie, you know? Wie so ein Trainer im he Sport. Sees the skill, er sieht eine Fähigkeit pulls it out of him. Und er zieht sie aus that's ihm what raus. You're called to do. Und dafür bist du berufen. You actually get more joy of others doing well than you do for yourself. Tatsächlich hast du mehr Freude daran, wenn andere triumphieren, als wenn it's du like selber triumphierst. Teacher. Wie ein Lehrer. He gets excited when his students are successful. Er wird begeistert, wenn seine Schüler erfolgreich sind. I saw you get teaching, just one-on-one teaching. Ich habe dich gesehen, wie du so lehrst, so then, eins gegen ein persönliches. But then also group teaching. Aber dann auch in der Gruppe. But what you're going to teach is what God put in you. Aber was du lernen wirst, ist das, was Gott in dich gesetzt and you're hat. Going to pull it out and give it to others. Und du wirst es rausziehen und anderen geben. So that brings multiplication. Und das bringt Multiplikation. Because if it stays in you, it's just addition. Weil wenn es in dir bleibt, dann ist es einfach nur Religion. But now it's going to become multiplication. Aber so wird es Multiplikation. And you're going to I don't know if you have ever taught kids, but I saw you pouring into kids as well. Ich weiß nicht, ob du schon mal Kinder gelehrt hast, aber ich habe auch gesehen, wie du Kinder lehrst, um eine andere Generation freizusetzen. And so I just commission you tonight, also ich beauftrage dich heute Abend, to touch another generation, eine andere Generation zu berühren and to release the wind, und den Wind freizusetzen and the sound that's in you, und den Klang, der in and dir the ist revelation that's in you. Und die Offenbarung, die in dir ist. So you don't just play music, dass du nicht nur Musik you spielst, carry revelation. Du trägst eine Salbung, revelation eine Offenbarung. Of what sound does in the earth. Oh, eine Offenbarung von dem, was Klang in der Welt tut. Father, I release my brother. Vater, ich setze meinen Bruder frei. Into a new mandate. In ein neues Mandat. Lord, anything he lacks, add to him now. Alles, was ihm noch fehlt, lass es zu ihm kommen jetzt. Look, And let me say, this is weird. There are some personal needs that you have. Und das ist vielleicht komisch. Es gibt persönliche Bedürfnisse, die du hast. And the Lord says, just seek the kingdom. Und der Herr sagt, suche einfach das Königreich. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. He said, I'm gonna take care of those needs. Und dann werde ich mich um diese Bedürfnisse kümmern. You don't even have to pray about them. Du musst nicht mehr darüber He knows what you have need of. Er weiß, was du brauchst. He's gonna meet that personal need. Und er wird diese. There's something very deep you're crying out to God for. And he's. Rufst. Also. Yeah. What was the last part? I forgot what I said. the deep in you is gonna be answered by the Lord. Und die Tiefe in dir wird vom Herrn beantwortet werden. His microphone died. He needs resurrection power. All right. Battery. Is it working now? No. Those German microphones, you know. We use Sennheiser. I bought them because of Germany. He's got to turn it on first. We have these same mics because I wanted to bless Germany, right? Yes. See, if you want to be blessed by a nation, what they carry, pray for that nation. Wenn du gesegnet werden willst von einer Nation, dann bete für die Nation. Smart, isn't it? Is there anything French you like? Pray for France. Bete für Frankreich. Yeah. Don't they have Ferraris there? Where's Ferraris made? Wo werden Ferraris hergestellt? Italy. Pray for Italy. Amen. Bete are, für you, Italien. Are you going to pray for Italy? Bist du für Italien beten? You pray for Italy, but you have other desires. Okay, I got you. I understand. That's good. There was somebody else. Okay, this lady. What's your name? Wie heißt du? Melanie. Okay. The Lord's been pushing you. Der hat dich wie gedrückt. And he's putting you in some places that's not comfortable. Er hat dich an Orte gesetzt, wo es nicht so ganz angenehm war. So he's trying to grow you in a new place with him. Und möchte dich in einen neuen Ort mit ihm führen. And he wants to deal with any insecurity in your life. Und möchte mit all den Unsicherheiten in deinem Leben. Because he wants you to be confident in what he put in you. Weil möchte, dass du selbstbewusst in dem bist, was dir in dich gelegt hat. And he's going to give you eyes to see and ears to hear. Und wird dir Augen geben zu sehen und Ohren zu hören. What the Lord wants to do in the earth. Für das, was der Herr in der Welt tun möchte. But he also what he wants to do in your life. Aber möchte es auch in deinem Leben tun. You've been trying to find this place in the Lord, and I want you to know you're going to find it. Du hast versucht, diesen Ort im Herrn zu finden, und ich möchte sagen, dass where, du finden where you feel the peace of God and you feel the assurance He's with you. Wo du den Frieden Gottes spürst und die Gewissheit hast, dass mit dir ist. But the Lord says, just relax. Aber der Herr sagt, entspann dich. We have a word in English called chill. Im Englischen sagt man chill. And so I'm prescribing you chill pills tonight. Also verschreibe ich dir heute die Chillpillen. So just relax. Also entspann dich. Take them. Anytime you feel stressed out, immer wenn du unter Stress bist, just take one of those. Nimm eine von denen. They're called peace. Die nennen sich Frieden. Okay. I saw you when you were young, and there was a lot of things that pushed you try to go to certain directions. Und ich habe dich gesehen, wo du jung warst, und da gab es viele Dinge, die dich unter Druck gesetzt haben in bestimmte Richtungen. And you pushed back. Und du hast da dagegen gedrückt. Because you were trying to find where the Lord wanted you. Und weil du versucht hast herauszufinden, wo der Herr dich haben wollte. I hate to say this, but you are stubborn. Ich möchte das nicht sagen, aber du bist stur. But it's a good. It's a. Okay. It's a good thing. Aber das ist was Gutes. Remember Ezekiel? Erinnert ihr euch an Ezekiel? God sent him to a stubborn people. Gott hat ihn zu einem sturen Volk geschickt. And he said, "But I'm going to make you more stubborn than them." Aber hat gesagt, ich mache dich noch sturer als die. For the ways of God. Für die Wege Gottes. So when we're young, we do it the wrong way. Wenn wir jung sind, dann machen wir das auf die falsche Weise. But when we come into the Lord, we do it the right way. Aber wenn wir zum Herrn kommen, dann machen wir es auf die richtige Weise. That's where you are right now. Und da bist du gerade. You're hard-headed. Du bist, in a good way. Ja, is that true? Weise. Stimmt das? Do you know her? Kennst du sie? Oh. Oh. Well, he kept saying, yes, yeah. I was like, okay. Er hat immer genickt. All right. So it is a good thing. Also ist was Gutes. And you're going to be a warrior. Und du wirst eine Kämpferin. And you're going to say things that nobody else would say. Du wirst Dinge sagen, die sonst keiner sagen würde. You're going to speak things that nobody else would speak. Du wirst Dinge aussprechen, die sonst keiner aussprechen würde. Because God has put this boldness in you. Weil Gott diesen Mut in dich gesetzt hat. And you've always said, Lord, I want to do what you want me to do. Und du hast immer gesagt, Herr, ich möchte tun, and the was Lord's going to honor you with that. Und er wird dich damit and he's going to put you in environments where you'll be bold. Und er wird dich in Umgebung setzen, wo du mutig bist. And don't worry about what happens by being bold. Und hab keine Angst davor, was passieren wird, wenn du mutig just bist. Just say what the Lord tells you to say. Sag einfach, was der Herr and sagt, watch was him do the rest. Und lass ihn den Rest tun. It's hard because it can cost you relationships. Es ist schwierig, weil es kann auch Beziehungen kosten. But it also saves relationships. Aber es ist auch das, was Beziehungen and it can save rettet. A soul. Und es kann auch retten. Because I saw the book of Jude written on you. Ich sah, habe das Buch Judas über die. Where it says Jude snatched people out of hell. Wo es heißt, Judas hat Leute aus der Hölle gezogen. God's going to use you to pull people out of darkness. Und Gott wird dich benutzen, um Leute aus der Hölle zu ziehen. And into His marvelous light. That's a real call in your life. So I thank you for that. Okay. Herr, danke dafür. Well, I better hit your husband then. All right. Okay. What's your name? Wie heißt du? Polycarp. Like Polycarp, really? Yeah, Polycarp. Well, he's a martyr. They named you after a martyr. Die haben dich nach Märtyrer benannt. Yikes. No, it's, I love his story. It's a great story. Ich liebe die Geschichte von ihm. Es ist eine wunderbare Geschichte. Yeah. Boy, God rescued you. Gott hat dich gerettet. The enemy, I saw you in the ocean. The enemy wanted to pull you down to the bottom of the ocean. Ich habe dich im Ozean gesehen und der Feind wollte dich an den Grund des Ozeans ziehen. Pulled you out. Und Gott hat dich rausgezogen. And he set you on solid ground. Und hat dich auf festen Boden gestellt. Because the enemy marked you in for your darkness. Und weil der Feind wollte dich mit Dunkelheit markieren. But the Lord reminded the devil what he marked you with. Aber der Herr hat den Feind daran erinnert, womit er dich markiert hat. He said, "I marked him for greatness." Und gesagt, ich habe ihn für Größe markiert. And there's this joy on you. Und da ist so eine Freude auf dir. You just change the atmosphere. Die einfach die Atmosphäre. Everywhere you go, you bring. You're the party man. Überall wo du gehst, du bist der Party, die Partymaus. Right? I don't know. It's like you have a switch. You just turn it on. Das wie so ein Schalter. Du drehst ihn. It's party time. Und dann right? ist Partyzeit. And I kept seeing that on you. Und ich habe das auf dir gesehen. Because you're carrying the joy of the Lord. Weil du trägst die Freude des Herrn. But it's more than an outward joy. Aber es ist mehr als nur eine äußere Freude. Deep, deep joy. Es ist eine tiefe it's Freude. It's an assurance of you know what God rescued you from. Es ist eine Gewissheit von du weißt wovon Gott dich gerettet and hat. And you realize had it not been for His grace. Und du weißt, wäre es nicht seine Gnade, you wouldn't be here. Dann würdest du nicht hier sein. You wouldn't have your beautiful wife. Du würdest nicht deine wunderschöne Frau you'd haben. You would be alone. Dann wärst du but allein. God rescued you. Aber Gott hat dich gerettet. And now you're one of His rescuers. Und jetzt bist du einer seiner Retter. I kept, you know, on those boats they throw that little circle thing to rescue people that are drowning. Ich habe gesehen, wie du diese Rettungsringe, die man I saw you. God has put a whole bunch of them in your life. Ich habe gesehen, wie einen ganzen Stapel davon. And you're going to throw them out and rescue. Und du wirst sie rauswerfen und zur Rettung. And you're going to bring them to light. Und du wirst sie zum Licht führen. You have a gift of disciple. Und du hast die Gabe eines Jüngers. And just ein Jünger zu machen. And just disciple them in the ways of God. Und sie zu Jüngern zu machen in den Wegen Gottes. And so the Lord will bring them to you. Und der Herr wird sie zu dir bringen. You don't have to find them, they'll find you. Du musst sie gar nicht suchen, die werden you dich like finden. You like have you're a magnet for those type people. Du hast bist wie so ein Magnet für diese Menschen. So they'll be drawn to you. Und sie werden zu dir gezogen. So just rescue those that God sends your way. Also rette einfach die Gott auf deinen Weg schickt. Father, I bless him. Vater, ich segne bless ihn. This couple. Ich segne Lord, dieses Paar. Just release him into a new place in ich, the Lord. Setze okay. sie frei für einen neuen Ort. How long y'all been married? Wie lange seid ihr schon verheiratet? 2.5 years. 2.5 Jahre. Okay. Almost the 3 I had tonight. Yeah, fast there we go. This is the blessing. Yeah, das ist der yeah, Segen. Yeah, yeah. You're still weird people are going to be drawn to you. I want to say that. Leute werden but it's good. The saxophonist. Yeah, yeah. Yeah, I just saw that again. Ich hab's nochmal gesehen. Also you're komische Leute werden zu you say, like, you want to say, get away from me. Du wirst sagen, geh weg von mir. But you have a weird magnet, you know? Du hast so wie diesen Magnet für komische Leute. Yeah, they're just drawn to you. But God says you're the voice for them. Aber Gott sagt, du bist die Stimme für sie. They won't be drawn to anybody else. Die werden zu sonst keinem gezogen. So minister to them when they come. Also diene ihnen, wenn sie kommen. Amen. Amen. Amen. Hi, what's your name? Wie heißt du? Christine. Christina. That's good. That's short good. For Christ. That's good. Kurz yeah, I like Christus, that. Yeah. We're little Jesuses, aren't we? We're little Christ. Wir sind kleine yeah. Christus. Yeah. You're very unique. Du bist sehr einzigartig. And you always like different things. Und du magst viele unterschiedliche Dinge. Even as a little girl, you are always different than the other little girls. Schon als kleines Mädchen warst du anders als die anderen Mädchen. You don't care to be like the crowd. Du willst nicht sein wie die Menge. You want things that are special. Du möchtest die Dinge, die besonders sind. You know, you shop, you buy special clothes. Du kaufst dir besondere Kleidung. You like special things in your house. Du magst besondere Dinge in deinem Haus. Because you love how God loves details. Weil du liebst, wie Gott Details liebt. And you are able to see that in other people. Und du bist in der Lage, das in anderen Menschen zu sehen. And God is calling you to help people that don't feel special. Und Gott hat dich berufen, um den Leuten zu helfen, die nicht, sich nicht besonders fühlen. And Christina, this is a real gift in your life. Und Christina, das ist eine wirkliche Gabe in deinem Leben. You have a discernment to see when people need that. Du hast wie Unterscheidung, um zu sehen, wenn Leute das brauchen. And you're just drawn to them. Und dann zieht's dich zu ihnen. To build them up. Um sie zu encourage them. Und zu ermutigen. And this is a gift. Und das ist eine Gabe. And I you like to give gifts too. You're, und du magst es auch, Geschenke zu geben. And the Lord said, "This will be a year of prophetic gifts." Und der Herr sagt, das wird ein Jahr von prophetischen Geschenken. God will prophetically tell you what to give somebody. Gott wird dir prophetisch zeigen, was du jemandem schenken sollst. And don't be afraid to write a word with it. Und hab keine Angst davor, damit auch ein Wort mitzuschreiben. And just give them that word. Und ihnen das Wort zu geben. The gift will minister to them. Und die Gabe wird ihnen dienen. And the word will encourage them. Und das Wort wird sie ermutigen. So I saw you writing prophetic words. Ich habe gesehen, wie du prophetische Worte aufgeschrieben hast. As well as give gifts. Und auch Geschenke gegeben hast. So I commission you. Also beauftrage ich dich. To give us gifts. Um diese Geschenke Did zu geben. Did you bring anything tonight? Hast du was mitgebracht heute Abend? No, okay, no, I'm just messing with you. Ich mache nur Spaß. Wenn du möchtest. If you want. No, I'm teasing. Lord, I just release her. Herr, ich setze es frei über sie. To this prophetic gift. Dieses prophetische In Jesus' name. Gabe. You know, there are people that can't share words. Es gibt Leute, die können Worte mitteilen. But they can write them. Die können das nicht Leute mit so mitteilen, so, aber sie können so schreiben. So that's you. Don't be afraid to do that. Aber also wenn das du bist, dann hab da keine Angst vor. Do something amazing. Mach was Wunderbares. Write a word. Schreib ein Wort. And mail it. Und verschick es mit der Post. You know that thing that you comes in a little, you know what I'm talking about? Kennt ihr das noch, diese Dinge? Yeah, it's put a stamp on it. Wo die Briefmarken drauf it's, sind. It's so. Not, you don't know what that does for people. Du weißt nicht, was das mit Leuten macht. Because nobody does that anymore. Weil das macht keiner mehr. And they open it up. Und die öffnen es. And they read that word. Und sie lesen dieses Wort. Okay. Susan and I were on a trip. We did a cruise along the Rhine River. Susan und ich haben mal so eine Kreuzfahrt auf dem Rhein gemacht. A prophetic word to go on this trip. Und wir hatten ein prophetisches Wort, dass wir auf diesen And it said it'd be a romantic cruise. It'd be a romantic cruise. Und es sollte so eine romantische Kreuzfahrt werden. You know what that is? Wisst ihr, was das ist? Yeah, okay. Just talking to you. I'm talking. Okay. I saw you on a romantic cruise all of a sudden. That's good. I commissioned you to go on a cruise. Amen. Okay. All right. But the Lord told me no ministry while I was on the boat. It was just for me and Susan. Und er hat mir gesagt, kein Dienst während ihr auf dem Kreuzfahrtschiff seid. Es war nur eine Zeit für euch. So at every meal they sat us with all the English speakers, you know. Und an jedem Essen haben sie uns mit den englischen And every day I was getting prophetic words for them all. Und jeden Tag hatte ich prophetische Worte für sie. But I didn't say anything. Und ich habe nichts gesagt. I said, Lord. Ich habe gesagt, Herr, quit talking to me. You know? Hör auf, zu mir zu reden. I was a good boy, wasn't I? Ich war brav, richtig? So the last night, am letzten Abend, I said, Lord, what do I do with all these words? Habe ich gesagt, Herr, was mache ich mit all diesen He Worten? He said, write them down, each one of them. Schreib sie alle auf, hat er gesagt. And when you leave, give them to them. Und wenn du gehst, dann gib sie ihm. And it'll be like a bomb that explodes on them. Und dann wird es wie eine Bombe, die auf ihn explodiert. But give it to them as you're leaving. Aber gib es, während du gehst. So the last night, we went to the store and we bought a bunch of cards. Und am letzten Abend sind wir dann in den Laden, haben so Karten gekauft. And I don't have good handwriting, Susan does. Und ich habe nicht, kann nicht gut schreiben, das kann Susan. So I told her what to write. Das habe ich ihr gesagt, was ich schreiben soll. She writes about, what is it, about 10 of them? Was it about something like that? 10 people? About 8 or 10 people. Also so 8 bis 10 Leuten haben wir da geschrieben. So we're leaving the boat, I'm taking all the luggage off. Wir verlassen das Boot, ich nehme das Gepäck mit. And I said, Susan, go give them words and tell them not to open it until we leave. Und ich habe Susan gesagt, ja, verteile diese Dinge und sag ihnen, dass sie es nicht öffnen sollen, bis wir weggegangen sind. Because I wanted to be obedient to the word. Weil ich wollte dem Wort gehorchen. So she passed them all out. Also hat sie es verteilt. And I'm taking the luggage off. Und ich habe das Gepäck mitgenommen. And I look at this lady, I think she was from New Zealand. Und dann schaue ich diese Dame an, die ist, glaube ich, aus Neuseeland and gewesen. And she cheated. Und sie hat betrogen. She opened her word too early. Sie hat das Wort zu früh geöffnet. And she's just crying. Und sie weint. All these people were lost. All die waren alle nicht errettet. None of them knew the Lord. Keiner hat den Herrn gekannt. And the bomb went off early. Und die Bombe ist zu früh hochgegangen. But it's okay. Aber ist okay. And I think God was kissing me. God was showing me what was going to happen. Gott hat mir einfach schon gezeigt, was passieren wird. So if that's you tonight, I feel like that's a word in this room. Und wenn das du bist, wenn das ein Wort für dich ist heute Abend. Don't be afraid to do that. Hab keine Angst davor, das zu machen. Just write a word and send it to somebody. Schreib das Wort auf und schick es jemandem. It will touch them in a special way. Und es wird ihn auf eine besondere Art und Weise berühren. All right, the guy over here has got 7. Does that say 7? I can't read that. What's your name? Mit 7. Ich glaube Alexander. Alexander. Oh, that's a good name. Das ist ein guter Name. Like Alexander the Great. Alexander der Große. Okay. Are y'all together? Y'all together? No? Y'all, okay. Alexander. Alexander. What? You got rescued by the Lord. Du wurdest gerettet vom Herrn. Yeah, it was God had to fight hard to get you. Gott musste hart kämpfen, um dich zu bekommen. Yeah. Is that true? Stimmt das? Yeah. Some people wondered if he'd ever get you. Manche haben sich gewundert, ob er dich jemals bekommen würde. But he got you. Aber er hat dich bekommen. And he's not gonna let go. Und er wird dich nicht loslassen. You were kind of like a fish that's on a hook. Du bist wie so ein Fisch, der an der Angel schon hängt. You know, in the ocean. Im Ozean. And when that, sometimes a fisherman will let that fish just run. A fisherman will let that fish just run while he has a hook in his mouth. Und manchmal wird so ein Angler den Fisch einfach noch so ein bisschen zappeln lassen, während er ihn an der Reel will go, it'll make a sound, it'll go, und das macht dann so einen Klang, so ein Zischen. That was you. Das warst du. You were a big fish. Du bist ein großer Fisch. And you were trying to run from God. Und du hast versucht, von Gott wegzurennen. But he kept pulling. Aber er hat weitergezogen. And then you'd go. Also, du hast versucht, dagegen anzugehen. Back and forth. Und nach vorne und zurück ging's. But he got you now. Aber er hat dich bekommen. He's not gonna let you go. Und er wird dich nicht loslassen. And you are gonna stand tall in this hour. Und du wirst groß stehen in dieser Zeit. And you're gonna experience God as much as know Him. Und du wirst Gott so erleben und ihn auch kennen. Because you look like you're a big, strong guy. Du siehst aus wie so ein großer, starker Kerl. But you're very tender inside. Aber du hast ein sehr sanftes Herz. There's a big, what we call a bear, teddy bear inside of you. Da ist ein großer, wir sagen, ein großer Teddy Bear in dir. Yeah. Eastern Europe's calling you. Und Osteuropa ruft nach dir. You're going to pray for the Eastern Europe. You're going to see a move of God there. Du wirst für Osteuropa beten und du wirst deine. When a mission trip comes to go to Eastern Europe, the Lord said, go. Wenn Missionstrip nach Osteuropa kommt, dann sagt der Herr, geh. Because there's a voice in you that can set the captives free there. Weil da ist eine Stimme in dir, die die Gefangenen freisetzen kann. That's something very strong on you. Da ist etwas Starkes auf dir. Because you have a really heart for that. Weil du hast ein Herz dafür. Lord says, pray for the Ukraine war. You carry power. Und er sagt, bete für den Krieg in der Ukraine, weil du hast. There's Kraft. A strong anointing you to break that thing. Da ist eine große Salbung in dir, diese but Sache there, zu brechen. But it's just a heart for those that have been shut down. Und du hast auch ein Herz für die, die runtergedrückt wurden. You know how like communism shut them down for so many years. Wie der Kommunismus sie so viele Jahre runtergedrückt hat. Because you felt shut down for many years. Weil du auch viele Jahre dich runtergedrückt hast. And so now God's giving you a tender heart for that. Und ja, Gott wird dir jetzt ein Herz für die. And you're going to be used by the Lord for that. Und du wirst vom Herrn für sie benutzt. No more. Kein nicht mehr davon zischen. You're on the boat now. Jetzt bist du im Boot. And God's going to use you in a special way. Und Gott wird dich auf eine besondere Weise benutzen. Amen. All right, that's Amen. Good. That's good. That's a funny word. Do you know it? Okay. All right. That's a good word. Well, I didn't know that. It's your mother's Slovenian. That's good. All right, we got 2 minutes. We better hurry. 10 o'clock. I heard the lights go out at 10. Is that true? Ich hab gehört, die Lichter gehen aus um 10, deswegen. All right, this young man right here. What's your name? Der junge Mann da. Andreas. I have a lot of friends in South America named Andreas. yeah. It's weird. I'm not saying you're a pastor, but you have a pastor's heart. Ich sage nicht, dass du ein Pastor bist, aber du hast das Herz eines Pastors. Because you're like a shepherd, you're trying to get everybody going one direction. Du bist wie so ein Schäfer und willst alle in die gleiche Richtung führen. And disorganization stresses you out. Unorganisiertheit bringt dich in Stress. You understand? Yeah. Okay. Get it right, brother. Yeah. But the Lord, I saw you in the Bible days, a shepherd had what he called a place where he kept the sheep called a pen, you know, a shepherd's pen. In der Bibel hatte er da so einen Ort, wo man die Schafe so zusammengehalten hat. And there was an opening for where the sheep came through. Und da gab's so eine Öffnung, wo die Schafe durchgehen konnten. And the shepherd would lay in that opening. Und der Schäfer lag immer an dieser Öffnung. So that no predator would come in. Dass keine Raubtiere reinkommen. God has called you to be a protector. Und Gott hat dich berufen, so ein Beschützer zu sein. To protect sheep. Um die Schafe zu behüten. From when the enemy wants to devour them. Davon, wenn der Feind sie you have real good, you have strong discernment. Du hast starke Unterscheidung. And you actually it's in Hebrews 4:12. Und es ist in Hebräer 4:12. It says the double-edged sword can show the thoughts and intents of men's heart. Ein zweischneidiges Schwert kann die Gedanken und die Absichten eines menschlichen Herzens zeigen. So we can kind of, Lord will show us some of the motives of the wicked and as well as the motives of the righteous. Also Gott kann uns die Motive der Bösen und der Gerechten zeigen. And God said he's gifted you with that. Und Gott sagt, er hat dich damit begabt. You know the difference between the real and the unreal. Yeah. Du kennst den Unterschied zwischen dem Echten und dem Unechten. You've always been that way, even from when you were young. Das war schon immer so, schon als du noch jung warst. But you've been called to speak life and bring protection to the sheep. Aber du bist berufen, um Licht und Schutz zu den Schafen zu sprechen. So the Lord says, if you'll lay down your life for the kingdom. Und der Herr sagt, wenn du dein Leben für das Reich Gottes niederlegen willst. The kingdom he will give you. Dann wird er dir das Reich geben. And you're going to see a prosperity come in your life. Und du wirst Wohlstand sehen, wie es in deinem Leben kommt. And you're going to find tremendous purpose. Und du wirst Bestimmung finden. And you're going to have great reward in seeing people be rescued and saved. Und du wirst eine große Belohnung darin haben, dass du Menschen sehen wirst, wie sie errettet werden. And then you'll make sure that they go where they're supposed to go. Und dann wirst du sicherstellen, dass sie dahin gehen, wo sie hingehen sollen. You know, a shepherd is out in front, he's not behind. Ein Hirte ist vorne und nicht hinten. So just walk what God tells you to walk. Also geh dahin, wo Gott sagt, dass du hingehen sollst. And the sheep God puts around you, they'll follow, okay? Und die Schafe, die Gott um dich gesetzt hat, die werden dir folgen. I just release that in Jesus' name. Das setze ich frei in Jesu Namen. Okay, that's a good word. Now, when I was in Israel once, we watched a shepherd coming up a hill once. Ich war mal in Israel und haben wir so einen Hirten gesehen, and some of the sheep and goat were acting stupid. Und einige der Schafe und Ziegen dort, die haben sich dumm verhalten. He took a rock and just threw it and hit the sheep. Und der Hirte hat so einen Stein genommen und einfach auf die Schafe geworfen. I said, that's a word from the Lord. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Wort des Herrn. So I need to put a thing. No, I'm just teasing. No. Ich mache nur Spaß. But I thought it was interesting that the shepherd just walks and they follow. Aber ich fand es interessant, dass der Hirte ist einfach gelaufen und in America, shepherds get behind them. In Amerika gehen die Hirten hinter ihnen. And they chase them. Und sie jagen sie quasi. That's not the kingdom way. Aber das ist nicht der Weg des Reiches. We are all called to be shepherds in his name. Wir sind alle berufen, Hirten in seinem Namen zu sein. Okay. Can I pray for your pastors? Is that okay? Let me pray for you guys. Pastor Rena, I heard the word focus. Irina, ich habe das Wort Fokus gehört. It's not that you're not focused. The Lord said, I'm going to give you a new focus. Es ist nicht, dass du nicht fokussiert bist, aber der Herr sagt, er wird dir einen neuen Fokus geben. And it's going to be able to see in the fog. Und das wird, dir wird es möglich sein, im Nebel zu sehen. So when people can't see anything, you're going to be able to see. Wenn Leute nichts mehr sehen können, dann wirst du in der Lage sein. And it's like sehen. God's going to give you this X-ray vision. Es ist wie wenn Gott dir so Röntgenblick gibt. And you're not going to be distracted by all the fog that's coming in. Und du wirst nicht abgelenkt sein von all dem Nebel, der rein. And the Lord said, the spirit of counsel and might is going to come on you. Und der Geist des Rates und der Macht wird auf dich kommen. While people are going through the fog. Während Leute durch diesen Nebel gehen. And when you give the word of counsel. Und wenn du das Wort des Rates the gibst, spirit of might is going to show up. Der wird der Geist der Macht auftauchen. It'll be supernatural. Und es wird übernatürlich sein. They will experience the power of God. Du wirst die Kraft Gottes erleben. Even in the midst of fog. Auch in der inmitten des Nebels. So the Lord says, every time you see fog here, also immer wenn du Nebel hier siehst, remind yourself, erinnere dich daran, that God has given you a new vision, a new focus. Dass Gott dir eine neue Vision, einen neuen Fokus because gegeben hat. I saw the enemy wanting to fog everything up, you know. Ich habe nämlich gesehen, wie der Feind alles hier vernebelt. But it's not going to affect you. Aber es wird dich nicht betreffen. You're not going to be moved by it. Du wirst nicht davon bewegt werden. But the Lord's going to give you a new vision for this. Sondern der Herr wird dir neue Vision dafür geben. And one other thing I saw in you was an awakening. Und das andere, was ich gesehen habe über dich, war so ein It's going to come to you, but it's going to flow from you. Es wird zu dir kommen, aber es wird auch durch dich fließen. You're going to have an awakening anointing. Du wirst eine Erweckungssalbung haben. To help people who are asleep. Um Menschen zu helfen, die schlafen. Just like walking around and they don't know what they're doing. Die einfach nur rumlaufen und nicht wissen, was sie and tun. And you're going to have this anointing to wake them up. Und du wirst diese Salbung haben, die sie aufwecken. And they're going to wake up with passion. Und sie werden aufwachen mit Leidenschaft. And they're going to wake up with fire. Und sie werden mit Feuer aufwachen. And you're just going to release this upon them. Und du wirst das über sie freisetzen. And they're not going to know what happened to them. Und die werden nicht wissen, was ihnen passiert. What happened? When she prayed for me, all of a sudden I'm burning. Sie hat für mich gebetet und auf einmal habe ich gebrannt. And so you're going to be an arsonist for God. Also du wirst so ein Brandstifter Gottes werden. Starting Holy Ghost fires everywhere you go. Heilige Geistfeuer anzünden, wo immer du hingehst. With this awakening anointing. Mit dieser Erweckungssalbung. So it's I'm telling you, y'all are going to when you travel and minister. Und wenn du reist und dienst, you're going to leave that spirit of awakening behind. Dann wirst du diesen Geist der Erweckung dort lassen. Don't even worry if you don't see it while you're there. Mach dir nicht mehr Gedanken, dass du es nicht siehst. You're going to leave a deposit of awakening. Du wirst das dort lassen. And that place will be transformed. Der Ort wird transformiert werden. And you'll read about it, you'll see it later. Und du wirst dann drüber lesen und du wirst es später sehen. Just release faith in her. Und ich setze Glauben in ihre Füßen. Freely you've given. Kostenlos gibst du. Now, Lord says, freely receive. Jetzt, empfängst du. Lord, I thank you. I just felt we talked about that at lunch. What you've been pouring out is time for you to receive. Und was du ausgegossen hast, just ist Zeit für dich, roll dass it back into her. I just speak that in Jesus' name. Zurückkommt in Amen. Den Namen Jesus. Amen. Yeah. My wife likes her boots. Yes. Frau mag ihre Schuhe. All right. Thank you for Pastor. Danke für den Pastor. Obviously, this is a year of the apostolic for you. Es ist Jahr des Apostolischen für dich. As you've been sent out, the Lord said you're going to build things you've never built before. Während du ausgesandt wirst, wirst du Dinge bauen, die du noch nie zuvor gesehen hast. Many things that you've seen in the Spirit, you're going to see manifest in the natural. Viele Dinge, die du im Geist gesehen hast, wirst du im Natürlichen sich manifestieren. Yeah, you're. I saw the Lord said, "I'm going to put you in a room of creativity." Der Herr hat gesagt, ich habe dich, werde dich in einen Raum von Kreativität setzen. And as you just sit there, creative thoughts are going to come to you like never before. Und während du einfach da sitzt, werden kreative Gedanken zu dir kommen wie nie zuvor. This is a new level. Und das ist ein neues Level. And it's going to scare you. Und das wird dir Angst because machen. you've been very creative, but now you're going to go to a new level. Weil du warst schon sehr kreativ, aber jetzt wirst du noch auf ein neues Level gehen. It's almost like what Gideon experienced. Es ist wie das, was Gideon erlebt hat. When that angel said, oh mighty valor, mighty warrior. Als der Engel zu ihm gesagt hat, mächtiger Held. You know, and he's like, what? You know, I don't get it. Was, das verstehe ich nicht. And I feel like God's going to say to you, you're going to be a mighty apostolic voice. Und ich glaube, Gott sagt zu dir, du wirst eine mächtige and apostolische Lord, Stimme sein. I have too much to do. Und du sagst, Herr, ich habe zu viel but zu tun. But the Lord said he's going to expand time. Aber der Herr sagt, ich werde die Zeit you're going to do more with less time. Du wirst mehr tun mit noch weniger Zeit. And I saw gold nuggets inside of you. Und ich habe so Gold Nuggets in dir gesehen. And the Lord said, as you go out, you're going to leave gold nuggets for people. Und der Herr sagt, während du rausgehst, wirst du Gold Nuggets für die Leute. Which is the nature of the Father. Was die Natur des Vaters ist. And there's going to be a real Father impartation everywhere you go. Und da wird eine Vatersalbung in dir sein. And the people that receive these nuggets are going to experience the Father's love. Und die Leute, die diese Nuggets empfangen, die werden die Vater. This is something you've been digging in. You've been digging in this truth. Und du hast da schon nachgegraben. It's in this house right now. I feel it. Es ist in diesem Haus schon. Ich kann es spüren. I feel the Father's heart here. Ich kann das Vaterherz hier spüren. And the Lord said, now you're going to impart it and you're going to give it away. Und der Herr sagt, jetzt wirst du es zuteilen. Jetzt wirst the Lord said, the more gold you give away, the more you're going to receive. Und je mehr von dem Gold du weggibst, umso mehr wirst du auch selbst empfangen. Gold truth are going to be, is going to be released. Gold, Wahrheit wird freigesetzt. And more gold is going to come into you. Mehr Gold wird freigesetzt und mehr Geld. And so this is a year of the Father for you. Und das ist das Jahr des Vaters für dich. You're going to experience the Father. Du wirst den Vater erleben. You're going to share the Father. Du wirst ihn teilen. And you're going to see the manifestation of the Father. Und du wirst die Manifestation von ihm sehen. There are actually going to be young pastors who are going to say, "Father me." Und es werden junge Pastoren kommen, die sagen, sein Vater für mich. And you're going to have a whole mentoring group that's going to grow. Und du wirst eine Mentorengruppe daraus haben, die daraus erwächst. Thank God for Zoom. You know? Okay, Vater für Zoom. Yeah, so you don't have to travel as much, you know. But it's going to be powerful. Aber es wird stark werden. Yeah, you're going to have a circle of young pastors. Du wirst einen Kreis von jungen Pastoren. And you're just going to pour into them. Und du wirst einfach in and sie watch them prosper. No, Lord, I just decree that over my brother. And I bless this house. Ich segne das und ich segne in the name Haus. Of Jesus. Amen. Amen. Amen. Nobody was leaving, I think. Not really. Halleluja. Oh, geben wir mal Tim Kasketten noch mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. So Hammer. Wirklich. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, okay. Ja. Glory. Amen. Halleluja. Wer von euch hat die Stimme Gottes heute Abend gehört? Preist den Herrn. Das ist gut. Ich habe gefragt, wer von euch hat die Stimme Gottes heute Abend gehört? Die allermeisten haben ihre Hand gehoben. Auch wenn du kein prophetisches Wort heute Abend bekommen hast, du hast die Stimme Gottes gehört. Interessanterweise hat der Tim Kasketten gerade, was er gerade über mir am Schluss, ein Teil davon, was er über mir prophezeit hat, habe ich vorher, während er gepredigt hat, aufgeschrieben und gesagt, das ist für dieses Jahr für dich. Hat Gott mir richtig drauf gehighlightet und gefokust und er hat es genau gesagt. Ja. Also das heißt, Gott redet zu dir durch die prophetische Salbung, verstehst du? Und wenn du dann ein Wort bekommst, dann hast du es nochmal sozusagen schwarz auf weiß. Aber Gott redet zu dir auch ohne, dass du ein persönliches Wort bekommst. Amen. Also sag mal, danke Vater für dein persönliches Reden zu mir heute Abend. Für deinen prophetischen Geist in meinem Leben. Deine prophetische Salbung auf meinem Leben. Ich bin dein Schaf. Und ich höre deine Stimme. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch sind gesegnet? Halleluja. Preist den Herrn. So gut. Dann lasst uns doch jetzt einfach eine Sammlung einnehmen. Lasst uns wirklich ein Saatkorn säen. Weißt du, die Sache ist immer die, in den Boden, in den du hineinsäst, entsprechend dem Boden erntest du. Beim Propheten ist es sogar so, dass die Bibel das wörtlich sagt, Jesus sagt es, ja, wer einem Propheten sozusagen ein Glas Wasser gibt, der wird eines Propheten Lohn empfangen. Das heißt, das ist ganz einfach zu sehen. Es gilt nicht nur für Propheten, es gilt auch für andere Salbungen und andere Gaben und andere Wirksamkeiten. Aber definitiv ist es so, wenn du in einen prophetischen Mantel hineinsäst, dann wirst du prophetisch empfangen. Amen. Und deswegen heute Abend hast du die Gelegenheit, wir wollen Tim und Susan und ihren Dienst segnen, einfach mit dem, was wir jetzt einlegen. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, in diesen Mantel hinein zu investieren, in diesen Boden, in diese Salbung. Und du kannst sicher sein, ja, du wirst ernten von dieser Substanz und von dieser Wirksamkeit und von diesem Mantel. Amen. Also frag den Heiligen Geist, was du säen sollst heute Abend. Wenn du hier live vor Ort bist, hast du die Möglichkeit, ein Saatkorn zu nehmen, mit deiner Verpflichtungserklärung unter dem Stuhl da einzutragen, was du geben möchtest. Oder du kannst in bar geben. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir jetzt die Infos eingeblendet. Genau, per Überweisung, PayPal oder Kreditkarte kannst du jetzt geben. Okay, lasst uns einfach die Eimer durchgeben und lasst uns geben. Und während ihr gebt, habe ich ein wunderbares Zeugnis noch für euch alle, die ihr es am Dienstag noch nicht mitbekommen habt. Seit Dienstag ist es amtlich und definitiv, dass wir unser neues Gebäude sicher haben. Halleluja, wir haben die Bestätigung jetzt vom Notar. Preist den Herrn. Und jetzt kann ich euch auch verraten, wo es ist. Ich habe es ja noch nicht so verraten. Also manche haben es natürlich schon gewusst, aber wir hatten es noch nicht verraten, weil wir sicher sein wollten, dass es durch ist. Also es liegt direkt gegenüber hier auf der anderen Straßenseite. Und zwar ist es das Hotelgebäude dort oben plus dem Platz, auf dem diese Grabsteine oder was auch immer, diese Steine vom Steinmetz stehen. Das ist ein freies Grundstück plus das gesamte Boarding Room Hotel mit schönen Zimmern innen drin. Und das werden wir zum Teil zum Kindergarten umbauen und zum Teil einfach als Gästehaus für Glory Life Schüler zum Beispiel verwenden. Preist den Herrn, also direkt auf der anderen Straßenseite hat Gott uns dieses Grundstück gegeben, wirklich durch ein Wunder Gottes. Also da dürfen wir mal dem Herrn wirklich danken dafür. Halleluja. Preist den Herrn und dank. Huh? What's that? There's more land coming. Amen. Yeah, I'm already looking at the next one. That's right. That's true. Amen. Amen. Sagt, es kommt noch weiteres Land. Ja, ja. Amen. Ja, Halleluja. Aber jetzt kaufen wir uns mal das und dann und dann kommt das nächste. Aber preist den Herrn. Das ist wirklich. Das Gebäude ist super in Schuss. Man muss da gar nichts. Also für den Zweck einfach des Wohnens ist es super in Schuss und kann sofort direkt so verwendet werden. Also ab 1.4. könnt ihr alle günstig da drüben übernachten. Preist den Herrn. Amen. Halleluja. Ja. Und wie gesagt, jetzt beten wir noch, dass einfach die Genehmigung auch für den Kindergarten kommt, dass wir einen Teil dieses Gebäudes dann umbauen zum Kindergarten. Und wir haben dann ab 1.4. haben wir auch 25 Parkplätze mehr, weil das können wir ja mitnutzen, das sind 25 Parkplätze außenrum. Das heißt, es ist ja hier direkt auf der anderen Straßenseite. Und wir haben noch ein zusätzliches Grundstück, auf dem wir in Zukunft noch bauen können. Also Gott hat es wirklich gemacht, auch dank eurer Spenden, dank eurer auch zinslosen Darlehen, die ihr im richtigen Moment gegeben habt, hat es alles wunderbar geklappt, ohne dass wir einen Kredit aufnehmen müssen sonst. Also preist den Herrn. Gebt mir Jesus alle Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.